Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei wrestling-infos.de. Hab ich doch tatsächlich Wochenrückblick gesagt im ja alten Trott. Wir sind beim Pay-Per-View-Review-Format und das habe ich gleich bei der Anmoderation schon verhunzt. Sorry, aber um gleich wieder in die richtige Spur zu kommen, wir wollen nicht über das sprechen, was in der vergangenen Woche war, sondern über das, was in der vergangenen Nacht stattgefunden hat. Also Money in the Bank 2025 ist das Stichwort. Wir haben vor einigen Tagen, der Chris und ich, bereits ein Ausblick auf die Show gemacht, nur ist die Show im Kasten und wir schauen sie uns heute an. Haben uns im Vorfeld gar nicht abgesprochen, wie wir das eben manchmal machen bei solchen Pay-Per-View-Reviews, wollen quasi unabgesprochen in diese Review reingehen. Und da wollen wir gar nicht viele Worte verlieren. Ich heiße herzlich willkommen, ich weiß gar nicht, ob noch in Wien oder schon in München, den Christian, unseren Chris. Ja, wunderschönen guten Vormittag. Wir haben tatsächlich nicht mal irgendwas gesagt. Also ich glaube, das ist wirklich das Wenigste, was wir in einer Vorbesprechung zu einem Pay-Per-View-Special-Event ausgetauscht haben. Und ich bin irgendwo auch gespannt. Ich habe so ein Gefühl, dass wir uns ziemlich einig sind. Nach der Preview hat sich ja grundsätzlich fast alle unsere Befürchtungen bewahrheitet, aber vielleicht sehen wir ja irgendwo doch Licht am Ende des Tunnels und ich freue mich drauf und bin eigentlich sehr, sehr gespannt, wie du die Show empfunden hast. Ja, da hast du natürlich gleich den, wichtigen Aspekt angesprochen. Wir haben in der Preview ja über einiges uns Gedanken gemacht. Und jetzt sind wir bei der Review und einiges von dem, was wir in der Preview geunkt haben, ist dann tatsächlich auch, ja, ist eingetreten. Wir haben bei den Damen so eine Art Worst-Case-Szenario aufgetan. Also ich habe, glaube ich, gesagt, Thorsten hat mich herzliche Grüße eben noch darauf hingewiesen. Ich soll wohl gesagt haben, also wenn Naomi bei den Damen den Koffer gewinnt, na dann gute Nacht. Ja, jetzt haben wir hier Sonntag, den 8.6., 9.35 Uhr nehmen wir auf und ich bin geneigt zu sagen, ja, dann gleich wieder gute Nacht, denn Naomi hat den Koffer gewonnen. Bei den Jungs hatten wir tatsächlich beide uns mehr oder weniger festgelegt und es ist die uninspirierendste Variante geworden, die man sich vorstellen kann. Wir haben es befürchtet, wir haben uns auch tatsächlich tippmäßig drauf festgelegt, es ist Seth Rollins geworden. Dann hatten wir noch ein random as hell eingeschobenes Intercontinental Championship Match. Wir hatten ein Match um die Damen IC Championship und ohne jetzt wirklich auf die Matchabläufe und in die Analyse reinzugehen, wir haben es befürchtet, als Main Event das Tag Team Match zwischen John Cena und Logan Paul gegen Jey Uso und Cody Rhodes. So, Chris, und ich, bevor wir gleich in die Analyse gehen, ich hau mal eine Sache gleich zu Beginn raus. Wir haben gesagt, dieses Tag-Team-Match ist so uninspiriert, es ist so belanglos, es ist so dumm und es kann eigentlich überhaupt nichts werden. Ich sag's jetzt mal ganz frech, ich habe mich, wie gesagt, null abgesprochen. Das Tag-Team-Match war für mich Match of the Night. Ich habe mit mir ein bisschen gerungen. Ich dachte, das wird so eine Bombe von mir sein am Anfang, wenn ich sage, die beiden Leitermatches sind für mich mal irgendwo so durchgefallen. Aber dazu kommen wir noch. Ich bin noch so ein bisschen am Überlegen, ob ich vielleicht so, sogar den Damen, also das Intercontinental Championship Match of the Night gebe. Irgendwie habe ich das sehr gut empfunden. Und im Main Event, ich habe, glaube ich, bei mir das Gute aufgrund der sehr niedrigen Ansprüche habe ich dann, glaube ich, einfach mehr bekommen. Wobei ich auch zugeben muss, dass da auch zeitweise bei mir Spulgeschichten stattgefunden haben. Deswegen, ich glaube, ich werde mich eher noch im Laufe dieser Review entscheiden, wem ich Match of the Night gebe. Aber wir sprechen über Money in the Bank und es ist offenbar bei uns beiden kein Leitermatch, Match of the Night. Und das verheißt eigentlich nichts Gutes. Auch wenn es in der Vergangenheit eigentlich auch Matches gab bei Money in the Bank, die wirklich Hochklassiges versprochen haben. Also ich erinnere mich an Edge gegen Roman Reigns. Dann natürlich diese großartigen Tag-Team-Matches mit der Bloodline-Beteiligung. Rollins gegen Roman. Und natürlich ich glaube, das, was jeder mit Money in the Bank verbindet, John Cena gegen CM Punk. Aber dennoch, ja, interessant, dass wir uns irgendwo da wohl einig sind, was die Qualität der Leitermatches angeht. Aber ich denke, da werden wir jetzt natürlich genauer drauf eingehen. Ja, das wollen wir machen. Du hast auch, finde ich, sehr schön gesagt, man kann streiten, was jetzt hier das Match of the Night ist. Klar, man kann da immer drüber streiten, was Match of the Night ist. Ich habe kurz gezuckt, als du sagtest, ja, ich habe überlegt, ob man vielleicht den Damen Match of the Night geben könnte. Habe ich ganz kurz überlegt, ob du vielleicht das Ladder Match der Damen gemeint haben könntest und wollte schon voller Entsetzen dazwischen grätschen. Aber du hast es dann ja doch sehr, sehr schnell, sehr deutlich gemacht, dass es das IC-Championship-Match war. Und dann habe ich mich auch sofort wieder beruhigt, denn in der Tat, das war auch wirklich stark geführt, muss man sagen. Es hat mich aber nicht so richtig mitgenommen, darüber reden wir gleich, aber technisch war das schon gut. Es war technisch, bin ich auch bei dir, Chris, es war technisch besser als der Main-Event, aber aus meiner Sicht, aber der Main-Event war einfach spektakulärer, finde ich. Der war besser erzählt, hatte ein paar interessante, ja, what the fuck Momente, das war schon ganz, ganz cool. Okay, aber ihr seht schon, wenn ein Match, das Chris und ich im Vorfeld ja eigentlich schon totgeschrieben hatten, nämlich das Tag-Team-Match, bei dem es ja auch wirklich um nichts ging, muss man sagen. Und wenn Lyra Valkyria gegen Becky Lynch, ein Match, das wir im Vorfeld als wirklich, das wird wohl schon ganz gut werden, eingestuft haben und es genau auch das gebracht hat, finde ich. Wenn diese beiden Matches unsere Main-Event-Matches sind, bei einem Pay-Per-View, bei dem zwei Leiter-Matches eigentlich im Fokus des Interesses stehen und diese Leiter-Matches in der Vergangenheit eigentlich immer ordentlich bis richtig gut performt haben, dann wisst ihr, dass dieser Pay-Per-View für Chris und mich ein ziemlicher Durchfaller gewesen ist. Denn diese Leiter-Matches wollten bei mir und ich, so wie ich Chris jetzt verstanden habe, ohne jetzt da was vorwegzunehmen, bei Chris offenbar auch nicht, die wollten einfach nicht zünden. Und sie waren teilweise sogar, ich will nicht sagen, man hat sich so ein bisschen unbehaglich gefühlt, aber gerade bei den Damen ging es mir stellenweise so. Und ich denke, Chris, wenn du nicht noch irgendwie große Vorworte hast, also auf jeden Fall hast du die Möglichkeit jetzt nochmal, bekommst du jetzt nochmal die Vorrede und dann gehen wir, würde ich sagen, gleich mal in die Card am besten rein. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, wir können direkt reingehen, aber ich finde grundsätzlich schon mal eine sehr gute Zusammenfassung beider Matches, dass es nicht gezündet hat. Die Gründe, die werden wir jetzt gemeinsam wahrscheinlich eruieren, aber das finde ich schon mal eine sehr gute Zusammenfassung. Also es hat bei mir, also vorweg, bei beiden nie gezündet. Deutlich. Also ich gebe zu, bei den Damen, bei den Jungs gab es einen Moment, wo ich kurz was gefühlt hatte. Der war aber auch relativ schnell wieder weg. Aber bei den Mädels, ganz komisch, hatte ich wirklich null Gefühle, was die wrestlerische Matchqualität angeht. Und bei den Jungs zuckte es einmal ziemlich doll. Aber ansonsten fand ich es bei den Jungs auch nur ganz okay. Also das war jetzt kein schlechtes Match. Es war auch kein schlechtes Leitermatch. Aber es blieb für mich doch in vielerlei Hinsicht hinter dem zurück, was man hätte erwarten können. Und wir werden da jetzt auch Stück für Stück drauf eingehen. So, wir fangen an mit dem Match, das Chris und ich nicht als Opener gesehen hätten am liebsten. Wir hätten eben das IC-Match am liebsten als Opener gesehen, aber wir haben befürchtet, dass man es mit einem Leiter-Match und dann auch ziemlich sicher mit dem Mädels-Match eröffnen könnte. Und so ist es auch gekommen. WWE bookt nicht so, wie wir es gerne hätten. Das ist nun mal, ja, das ist da nun mal so. Und es ist kein Sandwich geworden, interessanterweise. Ich habe es ja schon gesagt, Main-Event war nicht das Leiter-Match der Jungs. Main-Event war war gar kein Leiter-Match, sondern das Tag-Team-Match. Aber da reden wir später drüber, warum man das vielleicht so gemacht hat. Klar, man wollte noch so einen kleinen Feel-Good-Moment vielleicht bringen, aber anders sehe ich absolut null Rechtfertigung. Über die von mir genannte kann man auch trefflich streiten. Null Rechtfertigung, das Tag-Team-Match in Main-Event zu packen. Was auch, finde ich, schon ein ziemlicher, deutlicher Seitenblick dahingehend ist, wie WWE die Leiter-Matches hier bei diesem Pay-Per-View von der Wertigkeit eingestuft hat. Aber wie gesagt, dazu nachher nochmal ausführlicher. Ja, es ging los mit den Damen und man hat wieder, ich finde, man sieht bei den Entrances schon eine ganze Menge. Also die Entrances sind für mich manchmal sogar wichtiger als die Matches. Also hier war es vielleicht sogar teilweise so, weil das Match mir nicht so viel gegeben hat. Also Julia wirkte hilflos bis lost bei der Entrance, auch was die Crowd-Reaktion angeht. Alexa Bliss habe ich fast noch einen größeren Pop erwartet, aber war immer noch sehr, sehr spürbar. Roxanne Perez funktioniert so, wie sie ist, finde ich gut, gab auch entsprechende Reaktion. Rhea mit dem Mega-Pop beim Entrance war so vorausgesagt, hat auch funktioniert. Also Respekt und Glückwunsch an Rhea. Die trägt sich derzeit selbst auch wieder mal gegen ja, belangloses Booking. Wen habe ich vergessen? Ja, Naomi. Ja, also mit ihrer neuen Entrance-Musik, also über die neue Entrance-Musik können wir eigentlich fast einen eigenen Podcast machen, was die Entrances der WWE-Leute angeht, aber das machen wir an anderer Stelle nochmal. Ich finde, bis auf Solo, finde ich alle Themes fürchterlich, aber kleiner Seitenhieb. Und Stephanie Vaquer hat mich wirklich gefreut, wirklich Riesenpop. Ich würde sagen, nach Rhea der zweite Pop, so fast auf einem Level mit Alexa Bliss. Und das ist immer so ein kleiner Gradmesser, um einzuschätzen, wo die Mädels stehen. Und gerade bei Stephanie Vaquer weiß ich eben nicht so genau, wie dieser Charakter da in Bezug auf Mainstream-Overness funktioniert. Aber derzeit deutlich besser als Julia. Und Roxanne Perez geht so ihren Weg als, ja, wie soll ich sagen, als Latina Liv Morgan ungefähr. Die haben ja doch ziemliche Ähnlichkeiten im Charakter, auch was mit Dominik und dem Judgment Day angeht. Aber ich glaube, Roxanne Perez ist safe. Julia wird Probleme kriegen, ist ja auch jetzt, was die Match-Ansetzung gegen Selina Vega geht, deutlich kartmäßig eingenordet, also untergeordnet in Bezug auf Stephanie und Roxanne. Und ja, das war die Ausgangssituation. Und dann haben wir ein Match gesehen, ich weiß gar nicht, wie ich es richtig beschreiben soll. Ich habe wirklich gedacht, dass die Mädels hier in the Zone gehen könnten. Ich weiß, das ist immer so nach solchen Matches, man weiß nicht, ob sie es nicht durften oder ob sie es nicht konnten. Ich will es nicht mal ausschließen, dass sie es vielleicht nicht konnten. Denn die wirkten stellenweise vollkommen nervös. Also bei Julia hat man es oft gesehen, auch bei Roxanne, so over und safe sie, was Cardstanding angeht. In diesem Match wirkte sie teilweise doch ein bisschen lost. Stephanie Vaquer hat für mich da noch von den neuen Mädels die größte Sicherheit im Ring ausgestrahlt. Rhea, finde ich, hat man großartig eingesetzt, denn sie hatte ein paar Spots, war aber nie wirklich im Spotlight drin. Das heißt, sie hat sich, was das Match und die Matchanteile angeht, hat sie sich oder hat man sie entsprechend zurückgestellt, was ich wirklich gut finde. Auch Naomi, wobei ich bei Naomi nie genau weiß, ob sie nur als Spotmonkey auf die Spots ausging. Ansonsten hält man sie bitte oder hält sie sich auch bewusst zurück, weil es eben wrestlerisch dann ein bisschen limitierter ist als bei den anderen. Und so war es dann bei den anderen Damen, finde ich auch. Also ich habe auch von Alexa Bliss nicht viel gesehen. Und generell, sagte ich ja schon, sie wirkten nervös, sie wirkten auf jeden Fall unabgestimmt und man hat ganz oft, und das waren die Momente, wo ich mich dann so ein bisschen komisch gefühlt habe, man hat wirklich die Choreografie des Matches gesehen. Man hat gesehen, wie sie sich in Position gestellt haben, wie sie die Spots aufgebaut haben. Teilweise waren die Spots, es war so peinlich mit Cole, ja, in Stereo, wo der eine, ich weiß gar nicht, welcher Move das da genau war, ein, zwei Sekunden vorher ausgeführt wurde. Das sind so Geschichten, die sind jetzt auch nicht schlimm und auch nicht tödlich, aber sie zeigen so eine gewisse Angespanntheit und Nervosität, zumindest meine ich, die wahrgenommen zu haben. Und sie haben, finde ich, sehr auf die Matchqualität gedrückt. Alles, was spektakulär und wie aus einem Guss hätte sein können, wirkte hölzern, holprig, überabgestimmt und ja nervös. Und deswegen war ich hier auch zu keiner Zeit drin. Und als ich dann gesehen habe, wie Naomi auch relativ random und so da so die Leiter hochgekrabbelt ist und guckte nochmal, keiner da, naja, dann ist ja gut, und den Koffer abgenommen habe, dachte ich, ja, toll. Also ich habe mich auch nicht mal aufgeregt, ehrlich gesagt. Also ich habe dann gesagt, ja gut, warum auch immer. Wir haben drei freshe Mädels, die mit dem Koffer allesamt, auch Julia, deutlich mehr hätten anfangen können als Naomi. Keine Ahnung, ob Naomis Fehde Storm is Coming, Jade Cargill, genau, ob die den Koffer benötigt. Ganz sicherlich nicht. Ja, also Ach, ich weiß nicht. Also ich versuch's auch nicht. Also man könnte jetzt versucht sein, sich in Rage zu reden, aber irgendwie ich bin da drüber über den Punkt, mich da in Rage zu reden, was die Mädels angeht. Ich nehme das Match nämlich mit einer gewissen Enttäuschung hin, weil ich mehr erwartet habe, den Matchausgang mit einer absoluten Gleichgültigkeit. Und ich habe mit Chris nach der letzten Weekly drüber gesprochen. Also wir müssen uns mal dem Faktor WWE, auch was die Backstage-News so angeht, auch was man gehört hat mit Hunter und Rocky, dass die sich angeblich so gar nicht grün sind und dass vielleicht Hunter dann auch bald gehen müsste vielleicht. Dass man bei WWE jetzt überlegt, noch mehr Werbung zu platzieren und noch mehr Geld rauszuholen, vielleicht sogar auf das Gear der Worker. Also all diese Sachen interessieren mich derzeit tatsächlich deutlich mehr als das WWE-Produkt selbst. Wenn ich mir die letzten Wochen anhöre, wenn ich mir die Preview anhöre, die Chris und ich gemacht haben, dann ist das hier alles eine Bestätigung dessen, was wir in den letzten Wochen wahrgenommen haben. Das nehme ich so hin. Es regt mich schon lange irgendwie nicht mehr wirklich auf. Klar, kann man auch machen, aber wenn ich mir das so anhöre, nein, kann man ehrlich gesagt nicht machen. Nichts rechtfertigt den Koffergewinn für Naomi. Und deswegen werden Chris und ich in der nächsten Woche wohl nicht, aber in der übernächsten mal einen sehr ausführlichen Roundup über WWE machen. Da wird's wirklich tief gehen. Und zu diesem Ereignis haben wir uns auch ein bisschen was Besonderes ausgedacht, so eine Kleinigkeit, um das Ganze mal auf ein anderes Level zu bringen, weil Chris und mich, da wisst ihr, wie wir ticken. Mal gucken, ob wir da noch irgendwie andere, sag ich mal, Einflüsse auch noch einbauen können. So, das war ein kleiner Seitenblick. Aber zum Match selbst habe ich, glaube ich, mehr als genug gesagt. Match an sich eher underwhelming bis fast sogar enttäuschend. Matchausgang, ja, I couldn't care less. Ja, Chris, wie hast du es denn gesehen? Die Siegerin passt für mich zum Match. Also ich will hier auch kein Naomi-Bashing betreiben. Ich bin tatsächlich auch jetzt mittlerweile so in der Sache, dass Money in the Bank bei WWE einfach nicht mehr funktioniert. Man hat die letzten, muss sich nur die letzten Sieger und Siegerinnen anschauen. Die meisten waren ziemlich random und haben nichts mit dem Konzept für mich zu tun. Und deswegen ist es wohl ziemlich egal, wer den Koffer bekommt. Auch wenn ich natürlich irgendwo dann enttäuscht war, vor allem man nutzt, finde ich, den Moment am wenigsten, der für mich am meisten Pop generieren kann, nämlich so die letzten Momente, wenn sich zwei Leute noch auf der Leiter befinden und dann regelt sich, wer den Koffer bekommt. Ich finde, das hat man irgendwie ziemlich schlecht gelöst, dass die da einfach raufkrabbelt, niemand ist mehr da und dann hängt sie es ab. Klar, ich denke mal, in gewissen Momenten, wenn man es sehr, sehr cool erzählt, dann kann man jemanden so einen Upset-Win geben, von dem man es gar nicht erwartet hat, wenn sich alle gegenseitig ausschalten und dann ist dann so der Underdog, der das abhängt. Für mich ist es aber so nicht erzählt worden und Naomi ist für mich kein Underdog. Sie overachieved bis zum geht nicht mehr. Für sie, weißt du was, ich freue mich für sie. Klar, sie hat sich neu erfunden, ein bisschen Heel-Turn, fair enough, aber deutliche Fehlplatzierung mit dem Koffer. Ich finde, für mich ist sie eigentlich die unbefriedigendste Siegerin. Aber davon unabhängig, das Match für mich ganz, ganz schlecht. Also nicht mal underwhelming, eine riesengroße Enttäuschung. Und ich werde da auch nichts in Schutz nehmen. Ich finde, dass hier alle viel mehr hätten bringen können. Es war unglaublich sloppy. Und ich weiß, Leitermatches sind super gefährlich. Da ist ein Risiko dabei. Ist ein schwieriges Match, aber wenn ich mir jetzt anschaue, wie viele Damen-Matches gab es, 10 haben sie gemeint, ich bin ziemlich sicher, dass das Schlechteste ist. Und ich erinnere mich meistens jetzt nicht an alle, oder meistens nicht, ich erinnere mich nicht an alle, aber bis auf diesen Moment, den du eh schon angesprochen hast, und interessanterweise kennen wir beide den Namen des Moves nicht, dabei zeigen sie in einem Code Red, glaube ich, ist der Finisher von Selina, glaube ich, der diese zwei Moves beinhaltet, die eigentlich hätten gleichzeitig stattfinden sollen und haben natürlich mit Verzögerung stattgefunden. Das ist so der größte Moment gewesen und das war wieder so, ich glaube, davon hast du auch schon gesprochen in anderen Ausgaben, diese Choreografie ist in Ordnung, aber so auffällig gefällt sie mir gar nicht, weil Roxanne hat sich mehrmals umgedreht, um zu schauen, wie weit die anderen sind. Bin ich kein Fan davon, aber okay, trotzdem spektakulär, aber das war's. Und für mich auch nicht so etwas, an was man sich erinnert. Da muss ich sagen, der Spot des Abends gehört Logan Paul, dazu kommen wir noch. Und das bei zwei Leiter-Matches, puha, das darf eigentlich nicht sein. Sonst gab es nichts. Also ich finde zum Beispiel auch den Moment, der das Match für mich gut zusammenfasst. Rhea wird zwischen eine Leiter geklemmt und Roxanne und Julia wollen sie quasi dann mit dem oberen Teil schlagen, treffen, beerdigen. Und das hat so gar nicht funktioniert, weil sie dann, wenn man sie zu weit nach oben schiebt, bleibt sie halt hängen. Und das ist dann ziemlich bitter. Und ja, das sah irgendwie blöd aus. Viele Ruhephasen in einem Six Women oder Men Match. Darf das nicht sein, muss nicht sein für 25 Minuten. Und die Leitern waren grundsätzlich nur dazu da, um zu klettern. Wie gesagt, vielleicht verlange ich zu viel, aber man, so ein Leitermatch, das kommt halt schon so ähnlich wie das Hell in a Cell Match, so mit einer geschichtlichen Forderung von den Fans auch. Ja, ich denke schon, dass das natürlich für die Leute, die da teilnehmen, das tut weh, das ist eine bittere Pille am nächsten Tag, wenn das Adrenalin abflacht, aber es ist halt schon so, dass du halt deinen Vertrag unterschreibst und davon ausgehen kannst, dass du mal in schwierigen Matches bist. Also klar, wir wissen nicht, was darf, was nicht darf oder wie sehr vielleicht diese neue Ära in WWE Superstars schützen soll. Aber für das, was ich gesehen habe, super langweilig und das schlechteste Frauenmatch für mich, seitdem es Frauen Money in the Bank Leitermatches gibt. Und klar, hier auch noch ein Thema. Ich habe große Erwartungen gehabt, aber von den Neulingen konnte grundsätzlich niemand überzeugen für mich. Roxanne noch am ehesten. Julia ist eine Riesenenttäuschung, finde ich. Da passt irgendwas gar nicht. Also die hätten noch bei NXT bleiben müssen. Ich glaube, sie kommen mit dem Main Roster. Timing, Feeling, Kameras nicht zurecht. Ein Gimmick hat sie irgendwie auch nicht. Was sehr schade ist, weil sie für mich eigentlich die war, auf die ich mich immer... Also so ein Gimmick hat sie auch genau. Keins. Deswegen, die braucht irgendwie. Und jetzt hast du es eh schon gesagt, eine Fehde gegen Zelina Vega um die United States Women's Championship. Das muss nicht unbedingt schlecht sein. Wir werden eh drüber sprechen. Women's Intercontinental Championship schon vorweg. Ich finde das grundsätzlich, diesen Titel bei den Frauen, der wird ganz gut gerade gebuckt. Das ist okay. Aber das Standing bei Zelina und der United States Championship im Frauenbereich, das ist eine deutliche Degradierung. Deswegen, ich möchte hier gar nicht so viel nachplappern und die Leute langweilen, aber ich bin da streng und ich weiß nicht, Sternebewertungen, ich glaube bei normalen Matches, glaube ich, fange ich so an bei 3 und dann orientiere ich mich nach unten oder nach oben. Leitermatches sind halt einfach eine ganz andere Stipulation, da verlange ich schon viel und für mich ist das mit Wohlwollen 2. Mit Wohlwollen 2. Oh, oha, also aber... Was war in diesem Match, was dich begeistert hat? Also begeistert hat mich da wenig, aber ich fand es jetzt nicht so schlimm wie du. Also ich bin bei 2/3 würde ich geben. 2,5, okay. 2/3. Bei 3 bin ich auch nicht. Also da fehlte viel. Man muss immer die Stipulation, finde ich, mit in Rede stellen, denn die ist schwer. Also Leitermatches sind so unglaublich anspruchsvoll. Also ich bin kein Wrestler und deswegen muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man als Nicht-Wrestler hier meint, den großen Experten raushängen zu lassen, was Chris und ich ja Gott sei Dank oder hoffen wir zumindest so oft dann auch nicht machen. Aber Leitermatches sind schwer und ich weiß nicht, ob es Ambrose war oder wer das damals mal gesagt hat, ich zitiere es alle paar Monate bis Jahre mal, ein Leitermatch kostet dich, wenn du es intensiv machst, ein Jahr deiner Karriere. Und allein schon deswegen muss man da aufpassen. Aber deswegen bin ich da immer sehr, sehr wohlwollend, auch wenn mich die Leitermatches, also entweder sie, das ist ganz komisch, bei Leitermatches, entweder sie reißen mich komplett mit oder sie lassen mich richtig kalt. Es ist selten, dass ich so mittendrin bin. So, ja, war richtig gut und fand ich klasse. Das habe ich selten bei Leitermatches. Entweder ich bin richtig vollkommen gehypt und geflasht und sage, ja, also 4,5 bis 5 Sterne, oder ich sage, ja, das war jetzt irgendwie, war so ganz okay. Und das hier war irgendwie nicht so richtig okay, aber es war eben intensiv. Sie haben wirklich gestruggelt, also mit der ganzen Atmosphäre, viele junge Leute und die konnten nicht oder wollten nicht oder waren überfordert und aber so total versagt haben sie dann ja auch wieder nicht. Und deswegen würde ich sagen, ja komm, du sagst 2, ich sag 2,75. Das ist jetzt ja auch jetzt keine Katastrophe, was wir da jetzt raushauen. Das ist ja immer noch, das ist ja in Ordnung, ne? Und doll ist es aber trotzdem nicht, da bin ich vollkommen bei. Die Fans haben das Match aber auch überhaupt nicht gefühlt, finde ich. Nee, und ich, wo du das gerade sagst, ich bin mir mittlerweile jetzt sicher, dass bei WWE was eingespult wird. Oh, denn ja. Oh, ja. Random out of nowhere kam This Is Awesome Chance. Und zwar wie auf den Knopf gedrückt. Und da kann mir keiner erzählen, dass das aus der Crowd in der Situation wie aus einem Mund This Is Awesome Chance kam. Und da habe ich gemerkt, alles klar, Leute, jetzt bin ich mir wirklich ganz sicher, dass WWE nach wie vor intensiv einspult. Also ich habe es mir vorher irgendwie schon gedacht und also ich weiß es immer noch nicht. Deswegen sage ich, ich bin mir ganz, ganz sicher, ohne es definitiv zu wissen. Aber das war für mich wirklich, okay, Freunde der Sonne, jetzt weiß ich auch Bescheid. Und ich weiß nicht, Chris, hast du einen anderen Moment vor Augen gerade? Nee, weil das ist mir aufgefallen. Wir sprechen ja immer auch in der Preview, okay, wie platzieren wir das? Ein Match, wo wir uns nicht so sicher sind, ob es funktionieren kann, ja, pack sie in den Opener, damit da sind die Fans noch heiß. Ich fand das irgendwie interessant. Die Fans waren am Anfang total müde und sind da brav gesessen wie im Theater und haben sich das Match angesehen und waren eigentlich relativ ruhig. Aber dann mit der Zeit, finde ich, sogar interessant, je länger die Show ging, desto lauter und leidenschaftlicher Wahnsinn. Ja. Im Main Event waren sie dann irre laut, dazu kommen wir ja eh noch. Deswegen war ich hier sehr überrascht und stimmte zu. Random This Is Awesome Chance nach einem Leiterspot war ich auch so, okay, Guys, das ist sehr auffällig. Aber gut, ja, beweisen werden wir es beide wahrscheinlich in diesem Leben nicht mehr. Nee, es sei denn, irgendjemand liegt da was und ja. Oh ja, genau. Also genau. Wolfgang liegt ja fröhlich. Also es wird ja viel geleakt im Moment, was Hunter und sein Verhältnis zu Rocky angeht. Inwiefern das da natürlich jetzt gefaked ist oder legit, müssen wir auch mal abwarten. Aber als ich das gelesen habe, dass Rocky und Hunter Backstage Probleme haben, hat mich das überhaupt nicht gewundert. Oder dass sie Probleme haben sollen, sagen wir es mal so. Habe ich gesagt, ja, passt irgendwie, denn das WWE-Produkt ist derzeit auch bookingmäßig, wir sagen es ja, nicht so flott unterwegs, wie Chris und ich das erhofft haben. Ja, weiter ging's. WWE hat ja AAA übernommen zu einem Großteil. Und da ist dann auch so, ja, so, ich weiß nicht, wie ich das jetzt nennen soll. Also deswegen sage ich es mal ohne Wertung. Es ist noch kurzfristig ein Match auf die Card gekommen. Mal erstmal hat die Kamera uns gezeigt, dass wir diverse Publikumslieblinge von AAA hatten. Zum Beispiel, wen haben wir da? Euer Meister, das ist ein Beschlagner. Wer kennt ihn nicht? Den edlen Dr. Wagner. Junior war im Publikum. Und auch Psycho Clown, also die haben, glaube ich, vor 10 Jahren den Main Event von Triple Mania schon gestellt. Also war dann so ein bisschen was zu sehen. Ist immer, finde ich, mal sehr, sehr peinlich, wenn die sich dann da so in Szene setzen müssen und dann Dominik ausbuhen sollen und dann für Octagon Junior cheeren sollen. Ja, also das Match kam genauso random und kurzfristig auf die Card, wie der Gedanke, der dahinter steckte, genauso easy als belanglos und fast schon anbiedernd zu durchschauen war. Matchfluss kam da nicht wirklich auf. Es waren auch keine 5 Minuten, die das Match ging. Was hier der Sinn und Zweck war, weiß ich nicht. Also es kann eigentlich nur darum gegangen sein, AAA und die Stars mal so ein bisschen zu präsentieren, Octagon Junior ein bisschen was zu geben. Ich glaube, der hat sich ja häufiger um die eigene Achse gedreht, als dass er Schritte im Ring gemacht hat. Also der hat in den 5 Minuten ja mal gerade alles rausgehauen, was sein Stil so prägt und wie man sich bei WWE verspricht, AAA entsprechend bei Pay-Per-Views zu platzieren und vielleicht noch ein paar Fans dazu zu bringen, mal bei AAA einzuschalten, weil den Brand wollen wir bitte auch ein bisschen stark halten. Vielleicht auch, um da jetzt ein bisschen die Luchadors auch im Main-Roster overzubringen, wobei wir haben so viele Luchadors im Main-Roster derzeit, wie wir, glaube ich, noch nie bei WWE hatten. Und insofern weiß ich nicht, wie viel da jetzt noch mehr vonnöten sind. Jetzt haben wir sogar einen amerikanischen Luchador da drin mittlerweile. Also mal sehen. Also ich weiß nicht, ob das so geklappt hat, ehrlich gesagt. Denn Octagon Junior hat ein bisschen was bekommen. Er hat ein bisschen mehr bekommen. Dominik wirkte trotzdem so, als ob er irgendwie hier im Vorbeigehen das Ding gemacht hat. Ja, Liv Morgan hat hat ihn angegriffen von außen, hat ihn dann bei seinem Ansatz zum Finisher erfolgreich abgelenkt. Das war alles, wo wir gerade dabei sind, Business as usual, so macht man das eben. Die Fans haben Dominik genauso bejubelt, wie sie ihn auch mal ausgebuht haben. Also Dominik als Dominik funktioniert. Dass sie da Liv Morgan dazugepackt haben, ist immer noch völlig in Ordnung. Und ich finde auch das nach wie vor gut und richtig, wenn du den Judgment Day so bookst, wie du es da eben machst. Das ist völlig okay. Die gehen so, die bleiben so einigermaßen interessant. Interessant in Anführungszeichen, also sie bleiben einigermaßen over. Ja, gut, Octagon Junior durfte was zeigen. Also ich weiß nicht, ich fand das hier weder Fisch noch Fleisch. Und ja, ich habe es mir angeguckt und ich werde jetzt nicht irgendwie heißer sein, AAA-Pay-Per-View zu gucken. Vielleicht bestellt sich Chris jetzt gleich alle auch rückwirkend noch, keine Ahnung. Nee. Also im Moment haben sie mich noch nicht überzeugt, aber ich habe zumindest den Main Event von Worlds Collide mir angeschaut, aber das liegt dann eher an Chad Gable und der war ganz gut tatsächlich, also das kann ich gerne empfehlen. Zwei Sachen, die ich über das Match irgendwie gerne hineinwerfen möchte, ohne jetzt auf das Match selbst einzugehen, ist für mich das erste, als Octagon Junior rausgekommen ist, war ich so, boah, im Moment ist es sehr schwierig für mich, mit jemandem zu investieren, weil der Wiedererkennungswert gerade super schwierig zu erreichen ist. So ein Merkmal, wo du herausstechen kannst. Und das ist jetzt natürlich so eine, vielleicht auch eine bittere Ära im Wrestling, die grundsätzlich ja positiv ist. Man hat besseren Zugang, es ist gesünder für die Performer, die Schedule ist nicht so krass. Und du hast einfach, wie gesagt, leichteren Zugang. Heißt aber auch, dass wir in jeder Gewichtsklasse, in jedem Gimmick, wenn man noch Gimmicks hat, viele Variationen hat. Und mit der Zeit ist es dann sehr schwierig, da dich irgendwie herauszustechen. Ja, Penta hat es irgendwo so geschafft tatsächlich, wo ich sehr überrascht bin. Aber Octagon Junior, das ist echt schwierig, weil du kommst dann da raus, ja, niemand kennt dich so gut. Musik passt zu ihm jetzt auch nicht, muss ich sagen. Das ist auch ein Thema, das werden wir sicherlich noch besprechen irgendwann in der Zukunft. Und dann musst du da jetzt halt ein Match machen, einfach um natürlich die Übernahme zu bewerben. Was vollkommen in Ordnung ist, kannst du passen. Aber das ist mir erstmal vor die Augen gesprungen. So, das ist auch für die Performer schwierig. Und um ein bisschen so WWE in Schutz zu nehmen, ich denke, das ist für jede Company schwierig, wenn du so ein krasses Roster hast, denn ich denke, jeder im Roster jetzt kann wrestlen, sage ich. Es gibt, glaube ich, auch nicht mal mehr diese Ära, wo du einfach sagst, wir sind noch ein bisschen in der Divas-Ära, die ist super hübsch, die ist bildhübsch, das ist ein Model, die muss halt jetzt einfach mal in den Ring und wrestlen und dann sieht sloppy as fuck aus. Das gibt's alles nicht mehr, ja, und das ist eh gut. Aber jetzt sind wir mittlerweile in der Zeit, wo man halt irgendwie herausstechen muss, weil ich persönlich, Octagon Junior, das ist okay gewesen. Ich würde mich nicht wundern, wenn wir den nie wieder in einem Main-Roster-Pay-Per-View oder Show sehen. Und das kann ja auch nicht der Sinn und Zweck sein. Aber gut, das Zweite, der Matchausgang. Ich persönlich bin grundsätzlich sogar ein Fan davon, wenn man so Valets, und hier hat man ja ein besonderes Valet mit Liv Morgan, so einsetzt. Da war jetzt nicht viel dabei, aber es generiert Heal und es ist so ein bisschen oldschool. Sie hat nicht viel gemacht. Sie ist draußen gestanden, hat Dominik angefeuert und hat dann dafür gesorgt, dass er den Titel verteidigt. Und ich finde, dass man das da wirklich, das kannst du vor allem bei einem Gimmick wie Dominik, mach das bitte einfach wöchentlich, meinetwegen. Ich habe damit gar kein Problem, weil du super leicht Heat generieren kannst und es passt zu beiden. Ich finde, das nutzt man fast gar nicht mehr. Es gibt viele Valets, viele Manager, die halten sich auch meistens bedeckt und die Eingriffe nützen dann meistens auch nichts und dann kommt sofort der Split. Die beiden sind ja zumindest jetzt schon lange dabei und ich bin auch bei dir, die Intercontinental Championship, lass sie beim Judgment Day, lass sie beim Dominik, weil ich wüsste nicht, bei wem du sie jetzt parken sollst. Ja, du kannst natürlich Leute hernehmen wie Penta oder Breaker. Früher oder später wird es wahrscheinlich eh Breaker auch holen, um das Stable um Rollins mit Gold zu füllen. Aber Dominik ist noch das Erste an einem Performer, der ein Gimmick hat. Und Liv Morgan, man, du, das ist irgendwie so, das liegt so auf der Hand. Und ich finde, das nutzt man nicht. Und ich würde fast einfach mehrere Matches mit Dominik Mysterio Beteiligung booken, bei Raw oder bei Special Events. Die müssen auch nicht so lang sein, 4 Minuten, 5, und Liv Morgan greift einfach ein. Und so generierst du Heat. Und ich denke, dass das funktionieren kann, weil beide in der Rolle dann auch am besten sind. Das waren so die zwei Dinge, die ich hier mitgenommen habe und da bin ich sehr gespannt, ob man da irgendwas aufgreift bei WWE. Aber klar, das wird jetzt die Bewertung des Pay-Per-Views nicht besser oder schlechter machen. Es war da für die Bewerbung und ich denke, das haben sie hinbekommen. Ob wir jetzt über Einstellungsmerkmale oder um Valets reden wollen, das bleibt uns überlassen. Aber das waren so noch Sachen von mir, die ich einstreuen konnte und wollte. Finde ich aber gut, was du da gesagt hast. Auch sehr interessant. Diese, wir sind ja beide eher so Freunde des Oldschool-Booking, was Heels und Valets angeht. Ne? Und das, ich finde auch, dass das hier Liv richtig, richtig gut eingesetzt wurde. Denn sie war da, sie hat ihr Ding gemacht. Ich finde, sie verkauft das auch immer noch sehr gut, diese Liv- und Dom-Geschichte. Das ist natürlich immer schwierig, weil so mit rumknutschen und so ist nicht. Also es sieht immer so ein bisschen gehemmt aus, wenn sie sich dann so als Liebespaar inszenieren müssen. Das ist immer schwierig. Aber okay, sie himmelt ihn ja auch eher so ein bisschen an und das ist dann ja auch in Ordnung. Das kann man ja auch dann so machen. Und auch bei, wer es auch so ähnlich gut macht, ist Heyman. Der hat diesmal eigentlich kaum eingegriffen, aber er hat deutlich gemacht, dass es eben diesen Plan gab als Rawlins, aber da sprechen wir gleich noch drüber, als Rawlins dann gesagt hat, okay, jetzt ist es Zeit für den Plan, hat Heyman eingegriffen. Ansonsten weicht er den Leuten auch aus. Das finde ich auch ganz gut. Also das sind so diese eigentlich vom Booking her ziemlich einfach bis belanglos erscheinenden Geschichten, wo du auch mit kleinen Details und Nuancen richtig viel rausholen kannst. Und da ist Liv Morgan, finde ich, richtig gut. Das haben wir auch gesagt. Im Ring ist es so eine Sache mit ihr, aber als Valet und im Backstage-Bereich vor der Kamera ist sie wirklich Gold, ist sie wirklich großartig, weil sie sich da auch nicht zu sehr in den Fokus stellt, aber trotzdem genau dieses Mittelmaß zwischen zu wenig und Overselling betreibt als Valet. Und da ist sie einfach klasse und das passt auch zu Dominik. Generell, wie ja Dominik und Co., die so eher diese Oldschooler auch sind. Und gut, Codys Oldschool-Face-Inszenierung ist eben so eine Sache, aber Dominiks Oldschool-Heel-Inszenierung, die ist einfach gut. Und damit kommt er sogar face-mäßig teilweise over, was dann auch nicht so verwunderlich ist, weil dieses Oldschool-Heel-Ding, das muss irgendwann als Face einfach overgehen, weil man es so knuddelig finden muss. Aber nee, ich wollte nur kurz Chris da vollkommen beipflichten. Ob das Ganze hier jetzt was gebracht hat, Triple A irgendwie interessanter zu machen, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil dafür ist das Wrestling derzeit weltweit zu gut, als dass du mit einem knapp 5-Minuten-Match dir irgendwie sagst, oh, da will ich aber jetzt mehr von sehen. Das geht einfach unter in solchen Situationen. Und es hätte es auch ehrlich gesagt nicht gebraucht auf der Pay-Per-View-Crowd. Aber vielleicht dachte man sich, oh je, sonst kommen wir ja nicht mal auf 3 Stunden. Na gut, packen wir das rein. 5-Minuten-Match, 5 Minuten Entrance hier, 5 Minuten Entrance da, dann noch ein bisschen Getüdel, geht schon. Viel Werbeblöcke, die wir platzieren können, da haben wir schon mal 20 Minuten wieder gespart. Und am Ende waren es, glaube ich, 3 Stunden und 16 Minuten, die der Pay-Per-View ging. Dann war es doch wieder alles toll für WWE. Übrigens, ganz kurz noch dazwischen gegrätscht, wenn wir in ein paar Wochen oder wann auch immer über State of WWE sprechen, die Werbeblöcke und die Werbung natürlich mit eingeschlossen. Ich glaube, was uns auch auf jeden Fall erwarten muss und kann, je nachdem, ob das Leute gut oder schlecht finden, solche Double- oder Triple-Header wird WWE sicherlich auch öfters machen, wo sie machen, okay, Worlds Collide gibt's davor, dann gibt's den Pay-Per-View und ich kann mir auch vorstellen, dass sie sogar 3 Events machen. Also ich kann mir vorstellen, dass sie dann so sagen, ja, okay, Freitag ist Evolution, nach SmackDown, dann Samstag hast du, keine Ahnung, AAA und Sonntag, wann auch immer, hast du dann, schlag mich tot, Night of Champions. Also ich glaube, das ist auch noch so ein Nebeneffekt, der langfristig sicherlich auf uns zukommen wird, einfach um Content zu bieten. Ja, und natürlich auch gerne mal parallel zu AEW gelegt, ne? Das ist dann ja auch wichtig, um da auch den natürlich Leuten so ein bisschen da das Wasser abzugraben. Das wird alles ein Thema werden. Also ich finde, seit WWE bei TKO jetzt untergekommen ist, zeigt sich in den letzten Wochen, finde ich, doch sehr, sehr deutlich, in welche Richtung die Reise geht. Und das ist stellenweise auf einem Niveau, dass Vince vielleicht erreicht hätte und auch bestimmt umgesetzt hätte, wenn er drauf gekommen wäre. Aber TKO geht da, finde ich, in bestimmten Bereichen noch mehr auf Content und noch mehr auf packen noch mal eine Content-Show hin und setzen sie bewusst Richtung AEW. Klar, auch um so einen gewissen Übersättigungseffekt zu kreieren und die Leute sich dann auch zwingen zu entscheiden, zugunsten AEW oder zugunsten WWE, ob das wirklich so funktioniert, weiß ich gar nicht. Müsste man abwarten, müsste man schauen, wie sich diese Entwicklung darstellt, ob AEW WWE-Fans wirklich so versucht sind, dann in diese WWE-Konkurrenz-Show einzuschalten, oder ob das, glaube ich, null Auswirkung macht, ob WWE quasi nur ihre, sag ich mal, Fanbase akquiriert. Aber selbst wenn dem so sein sollte, hast du wieder Content produziert. Das heißt, WWE versucht das jetzt einfach mal und guckt, wo man da hinkommt. Und diese Content-Geschichte, ich habe das vor Jahren gesagt, ich sag's wieder, kann auf Sicht echt ein Problem werden. Auch für WWE selbst, aber dazu kommen wir zum State of WWE Podcast. Drittes Match, Singles Match um die Intercontinental Championship. Die Stipulation war, wenn Becky Lynch gewinnen sollte, muss Lyra ihr den Arm in die Höhe halten. Wenn Becky Lynch verliert, darf sie nie um die IC Championship mehr antreten. Ich habe schon gesagt, naja, ob das irgendwen interessiert, eigentlich hat Becky vielleicht doch ganz andere Pläne. Wir waren nicht so gehypt. So, dann kam das Match. Und ich muss sagen, es war genauso, wie ich es mir erwartet habe. Es war die Viertelstunde, es war wrestlerisch gut, es war stellenweise blitzsauber, auch spektakulär. Gerade Lyra hat ziemlich viele spektakuläre Aktionen genommen, aber auch technisch wirklich sauber. Und überraschenderweise, für mich, hat Becky gewonnen. Nach dem Schoolboy hat sie das Ding gewonnen, relativ unspektakulär. Und interessant dann auch, was nach dem Match passierte. Da sah Lyra übrigens nicht gut aus in der Post-Match-Zeremonie, will ich mal sagen. Dass Becky einfordert, los, halt mal meinen Arm in die Höhe. Und Lyra da schon mit sich struggelte. Oh, ich bin so traurig und ich ringe mit mir. Soll ich sein? Alter Mädel, was gibt's da zu ringen? Mach das jetzt, hast verloren. Oder werd eben zum Heel und hau ihr eine rein. So, sie ist natürlich nicht zum Heel geturnt. Sie hat Becky dann den Arm in die Luft gehoben und wollte gehen. Becky sagte, nein, nein, in jede Ringecke oder in jede Ringseilviertel musst du das bitte machen. Also bei jedem Ringseil einmal bitte hochhalten. So, da hat dann Lyra wieder angefangen zu heulen und mit sich zu ringen und so, soll ich das? Ich habe gesagt, naja, Mädel, eigentlich nicht, die Stipulation ist erfüllt, jetzt kannst gleich mal wieder gehen. Aber sie hat dann offenbar sich verpflichtet gefühlt, auch das dann noch mitzumachen. Und Becky sagte, gut, wenn ich mit dir hier machen kann, was ich will, dann gehe ich noch mal ein bisschen weiter. So, Lyra, jetzt binde mir bitte mal den Gürtel um die Hüfte. Lyra fängt noch mehr an zu heulen, macht aber auch das. Becky freut sich und dann ist es für Lyra irgendwie auch genug. Und sie haut ihr dann ein German Suplex rein, noch mal ihren Finisher. Becky war völlig am Ende, hat ja diese Moves auch mit dem Gürtel, sag ich mal, um die Hüften eingesteckt. Und Lyra ging Backstage. Publikumsreaktion überschaubar, muss ich sagen. Also für mich hat sich durch dieses Match gerade mal gar nichts verändert. Ich weiß nicht, ob das hätte auch kein Titel sein müssen, dieses Titelmatch. Also die Story hätte auch ohne IC-Championship wäre es die gleiche gewesen. Denn es geht hier irgendwie nicht so richtig um den Gürtel, finde ich, sondern eher um die beiden selbst. Und der Gürtel ist nur Beiwerk. Eigentlich sollte es eher um den Gürtel gehen und dann macht der Gürtel die Story. Hier ist es ein bisschen anders. Jetzt ist Becky Champion, klar, großer Name. Ich glaube auch, dass sie was draus machen könnte. Ich sage bewusst könnte, nicht kann, weil das kann auch alles Richtung Belanglosigkeit gehen. Aber zumindest, Chris sagte schon, der Titel wird eher gut gebuckt als schlecht. Auf jeden Fall deutlich besser als der US-Titel. Da sind Chris und ich uns einig. Und nun hast du mit Becky eine sehr professionelle Siegerin oder Trägerin dieses Titels. Ich sag's für mich, Edgar, überraschend. Ich hätte nicht gedacht, dass Becky das Ding hier gewinnt. Und find's, glaube ich, eher gut. Ich weiß noch nicht genau, aber ich find's tendenziell eher gut. Mal gucken, was mit Lyra passiert. Man geht mit ihr immer noch den Weg des totalen Babyfaces. Ich finde, sie hat's im Ring stark gemacht. Ihr Post-Match-Selling war ein bisschen unangenehm teilweise. Und mal gucken, wie es jetzt mit ihr weitergeht. Ich glaube, bei den Fans ist noch nicht so ganz entschieden, ob sie sie jetzt wirklich mögen und tragen oder ob sie sie jetzt fallen lassen. Ich tendiere nach wie vor leider eher zu Letzterem, aber ich habe das bekommen, was ich erwartet habe. Ein gutes Match, ich sag mal 3,5 Sterne kann man hier locker geben. Und ja, Chris, das war's von mir. Ich fand gut, was du gesagt hast. So, die Fans sind sich noch nicht so einig. Das trifft es irgendwie ziemlich gut bei Lyra. Ja, ähnliche Meinungen zum Match. Genau das, was ich erwartet habe, und das war positiv. Also die beiden haben eine tolle Chemie im Ring. Das merkt man auch. Also ich glaube, sie haben sich wahrscheinlich auch davor Backstage getroffen, vor der Fehde, und haben gesagt, du pass auf, ich habe irgendwie Bock auf Wrestling, nutzen wir diese Gelegenheit. Und wenn wir dazwischen oder nebenbei noch eine Story hinbekommen, umso besser. Haben sie jetzt für mich nicht hinbekommen, die Story. Die ist ein bisschen komisch und weird. Aber sei es drum. Im Moment bin ich da nicht mal so streng. Ich denke einfach, dass diese Titel, diese Midcard-Titel bei den Frauen super schwierigen Stand haben. Und dieser hier funktioniert tatsächlich ganz okay, ganz ordentlich teilweise. Weil Lyra hat auch eine ganz nette Regentschaft hinter sich. Ja, paar Titelverteidigungen und alles haben eigentlich ganz gute Matches. Und jetzt hat mit Becky dieser Gürtel halt so einen Star. Und ich denke, man könnte jetzt hier so einen Workhorse-Titel draus machen. Ich weiß halt nicht, ob man es jemals zu diesem Stepping Stone hinbekommen wird. Aber wenn Becky diesen Titel jetzt ein bisschen pachtet, ihn verteidigt in guten Matches, dann kann es das schon so erklären. Ja, ich weiß nicht, ich muss immer an Bret Hart und Shawn Michaels denken, warum auch immer. Vielleicht kriegt man das ja irgendwie hin. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ja. Die Fehde der beiden, ich denke, das wird jetzt weitergehen. Ich würde mich auch sogar freuen, wenn man jetzt SummerSlam, ich weiß nicht, ob SummerSlam der nächste Pay-Per-View ist oder Night of Champions, ziemlich egal. Wird natürlich Sinn machen, wenn du die beiden jetzt ein Tour of Three Falls Match gibst, so als Grudge-Match, und Lyra kann sich da jetzt wieder entweder den Titel zurückholen und sie macht den Workhorse-Titel, oder Becky setzt sich durch und dann, keine Ahnung, kommt andere Gegnerinnen, so in dem Lyra-Valkyria-Bereich, ja. Gibt ja genug, die so ein bisschen in der Luft hängen. Keine Ahnung, Kairi Sane, Zoe Stark wäre eine gewesen. Natürlich jetzt eine schlimme, schlimme Verletzung. Die werden wir lang nicht mehr sehen. Ivy Nile, du hast da wirklich schöne potenzielle Matches, auf die ich mich persönlich auch freuen würde. Auch Stichwort, das Roster ist stark. Also da hat jeder und jede grundsätzlich mal ein gutes Match in sich. Also bin ich hier sehr, sehr happy. Das danach sind wir uns auch einig. Ich bin mir jetzt, ich überlege gerade, ob das so ein schwieriges Segment ist, wenn man das von mir verlangen würde. Klar, ich bin kein Schauspieler und auch nicht irgendwie ein Performer, aber ich glaube, man kann es besser machen. Also ich glaube, das war nicht mal so undankbar. Stipulation, hoffe ich mal, dass man das mal lässt in der Zukunft und einfach sagt, schau, Two out of three falls, das gibt man meistens so Fäden, die einfach über den technischen Bereich kommen. Die Promos an sich, war bis jetzt nichts. Und Lyra, du hast gesagt, man geht mit ihr in den Babyface. Ich befürchte für sie, das muss auch für immer so bleiben. Also sie ist einfach zu niedlich, zu süß, so dieses nette Mädel von nebenan, als dass sie Heel sein kann. Ich traue sie auch nicht zu, wenn man sagt, als Heel hat man es leichter. Ich glaube, sie würde das nicht schaffen. Auch diese etwas wütende Lyra, die sie darstellen musste, hat sie auch, glaube ich, überfordert. Deswegen lassen wir es über das Wrestlerische. Das Babyface, die Leute machen jetzt auch brav mit dem auch wenn die Kommentatoren mich dahingehend super genervt haben. Also es gibt da Bausteine. Gleichzeitig habe ich noch immer so ein tiefes Gefühl im Bauch, der Instinkt, der Berühmte, der mir sagt, dass sie so schnell Pay-Per-Views nicht headlinen wird oder eben auf das Niveau einer Becky Lynch je kommen kann oder wird. Da bin ich noch skeptisch und da stellt sich dann die Frage, muss das so sein? Will WWE das noch? Will das TKO? Das sind so Fragen, die erneut viel Werbung heute für State of WWE Podcast. Die werden wir schauen, ob wir das beantworten möchten und können. Aber als Gesamtpaket war das hier sehr, sehr gut. Und wie gesagt, vielleicht für mich sogar Match of the Night. Aber mal schauen, wenn wir den Main Event nochmal bereden, ob da bei mir die Meinung bleibt. Ja, du hast schon vollkommen richtig gesagt, der nächste Pay-Per-View wird Night of Champions sein und das auch noch im Juni. Insofern hat man jetzt noch vor dem SummerSlam ein bisschen was zu tun und da wird man mal sehen, was da auf uns zukommt. Also kann ich mir durchaus vorstellen, dass, ja gut, wenn wir Night of Champions haben, dann wird es ja eigentlich eher Champion gegen Champion. Das heißt, Lyra ist eher raus, was das angeht. Mal gucken. Mal gucken, was man sich da ausdenkt. Ja, dann hatten wir das vierte Match und das zweite Leitermatch des Abends. Rollins gegen Solo, gegen LA Knight, gegen Penta, gegen Andrade, gegen El Grande Americano. Beim Entrance haben abgeräumt LA Knight und Penta. Ja gut, Rollins auch, weil man sein Theme eben singt. Ich kann dazu nichts Näheres sagen, weil immer wenn ich Rollins sehe, spule ich vor. Also ich habe nur noch so, ich habe dann, habe ich gespult, war er im Ring, hat sein Theme singen lassen, habe ich weitergespult und dann kam der nächste. Ich glaube, Penta war der nächste. Und deswegen, wie gesagt, ich kann zu Rollins Entrances nichts mehr sagen. Ich kriege immer nur mit, dass die Fans mitsingen und ja, dann funktioniert das eben nach. Und das wird auch noch lange so funktionieren. Da bin ich mir mal ganz sicher. Ja, Solo, so nicht so große Reaktion. Andrade gefühlt mal gar keine, wirklich gar keine. Also das war, ich habe mich auch gefragt, was der da soll, ehrlich gesagt. Aber egal. El Grande Americano spaltet so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Er bekommt ein paar Boos, er bekommt ein paar, mir doch egal, er bekommt ein paar Pops. Also er ist irgendwo, die Crowd weiß noch nicht so richtig, was mit ihm anzufangen. Und die Kommentatoren finden es total lustig, da irgendwie der gute Kollege Cole zu beweisen, warum El Grande Americano doch Chad Gable ist. Und die beiden anderen sagen, na, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich klare Beweise sind. Ich glaube, Barrett hat so schön gesagt, woher weißt du das denn, Cole? Hast du über Wikipedia nachgelesen? Ich musste so lachen, weil in der Tat bei Wikipedia steht, wenn du El Grande Americano eintippst, kommst du auf Chad Gable. Gut, ich glaube, es ist auch kein großes Geheimnis, dass Chad Gable vielleicht unter der Maske stecken könnte. Ja, und dann kam das Match. Es war, ich sag's gleich, es war souveräner, routinierter, es war besser als das von den Damen, fand ich. Flutschte besser. Es war ein klassisches Leitermatch. Wenn ihr diese Stipulation mögt, werdet ihr hier mit dem Match sicherlich nicht vollkommen unzufrieden rausgehen. Es war in Ordnung. Gab ein paar gute Moves. Ich habe jetzt zwar gerade gar keinen, den ich jetzt da nennen könnte. Habe ich irgendeinen krassen, Chris, hast du irgendeinen krassen Move gerade? Ich fand's, als diese Werbungsleiter im Ring war, als LA Knight quasi von ganz oben El Grande Americano als mit einem Slam runtergeknallt hat, das war schon ziemlich heavy, weil es so hoch war und der Impact sehr, sehr groß. Das fand ich ganz gut. Aber sonst auch hier für mich eher weniger so Spots, die memorable sind tatsächlich. Ja. Aber eben routiniert, würde ich sagen. Routiniert ist vielleicht definitiv das Wort, das Adjektiv, das man hier bringen kann. Den Pep hat das Match dann natürlich wieder durch die Eingriffe bekommen. Und es, also sorry, für mich sind mittlerweile Bron Breakker und Bronson Reed, also wirklich, die sind auf J&J Security Level angekommen. Das hatten wir alle schon so oft. Oder auch Authors of Pain Level, also dieses Handlanger Level. Ich meine, ich habe es ja schon gesagt, das sieht man auch an ihrem Outfit. Die sind so angeglichen worden auf Schergen-Niveau, passt schon. Also ich finde, Bronson Reed ist da auch gut bedient. Er ist dann jetzt auf hohen Card-Region, macht seinen Job auch gut. Und ich finde, Bron Breakker tut auch alles, um irgendwie so ein bisschen seine Individualität zu bewahren. Also sie kämpfen gegen dieses Gleichmacher-Optische an. Zumindest Bron Breakker kämpft dagegen an und er macht's auch ordentlich, aber es ist wirklich schwer, weil sie einfach so sehr in die Handlangerrolle gebuckt werden, finde ich. Rollins lag außerhalb des Rings und ein, zwei Leute waren, ich weiß gar nicht, wer es war, guckt's euch an oder lasst es bleiben, waren kurz davor, nach dem Koffer zu greifen und in dieser Situation, wo eigentlich alles gelaufen ist, sagt Rollins dann zu Heyman, naja doch, hol sie mal jetzt rein. Und ich dachte, Alter, das ist ungefähr jetzt mal 5 Minuten zu spät, dieses hol sie mal jetzt rein. Also passte jetzt nicht so richtig, fand ich. Aber sie kamen dann auch, gemeint waren natürlich Bronson Reed und Bron Breakker, die dann auch ordentlich aufgeräumt haben. Gab einen Tsunami, gab Spear, gab alles mögliche. Ich weiß gar nicht, wen Breakker mit dem Spear durch die Bande durchgejagt hat. Keine Ahnung, auf jeden Fall waren dann alle erstmal platt. Und das war das, so eine Art Vorentscheidung. Aber dann kamen zugunsten von Solo unser Liebling Jacob Fatu und JC Matteo heißt er, glaube ich. Also ich sage Jeff Cobb am liebsten immer noch, also JC Matteo. Und haben dann den Rollins Handlangern ein Face-Off geliefert oder ein Stare-Down geliefert im Ring und sich dann auch mit denen geprügelt. War soweit alles ganz in Ordnung. Am Ende hat insbesondere Jacob dafür gesorgt, dass die Handlanger von Solo die Oberhand bekommen haben. Und Jacob ist zu Solo hin, hat ihn aufgehoben, hat Solo in den Ring getragen, hat gemerkt, dass die Leiter, die sie benutzen wollten, leider schon kaputt war. Dann sagt er, nimm mal lieber diese Leiter. Ja, sagt Jacob, nimm mal die. Solo verkauft heldenhaft sein Fertigsein, hat auch vorher, so gut es ging, alle möglichen Worker versucht zu verarschen und zu imitieren. Das hat auch irgendwie ganz putzig geklappt. Und dann haben sie sich noch in den Arm genommen und ich dachte, das ist eine gute Geschichte. Mach doch jetzt bitte die Wiedervereinigung. Leider hat Cole es auch vorher schon zerstört, als er sagte, er liebt jetzt Solo, hat Cole uns erklärt. Ich so, alles klar, ich weiß leider, wie es jetzt weitergeht. Und als dann Solo völlig fertig die Leiter hochgekrabbelt ist und Jacob die Leiter festhielt, man konnte nicht vorbeigucken, muss man ganz deutlich sagen, hat dann, während Solo hochkrabbelte, Jacob seinen Kopf gedreht und seinen Blick auf Solo geheftet und sein Blick verfinsterte sich und er hielt Solos Fuß fest. Solo zappelt da rum, versucht den Fuß frei zu bekommen und Jacob sagt das Bescheuertste, was er hätte sagen können. I hate you, und fertigt Solo Sikoa ab. So, also der Standard billig Babyface Turn ist jetzt passiert. Solo hat sich mit dem Tribal Chief es versetzt. Solo hat sich mit Jacob Fatu es verspielt. Und es wäre, finde ich, so schön geworden, wenn jetzt Solo mit dem Koffer durch die Gegend gelaufen wäre, Jacob seine Liebe wiederentdeckt hätte und Solo dann das Ganze irgendwie mit weiter Sticheln oder wie auch immer noch ein bisschen das gestreckt hätte. Aber nein, man hat, das ist auch meine persönliche Meinung nur, kann auch jeder anders sehen, klar. Aber man hat jetzt diesen Hauruck-Face-Turn von Jacob durchgezogen. Für mich, wie gesagt, fühlt sich nicht gut an. Solo war für mich in dem Match wirklich ein Knuddelfaktor. Ich fand ihn großartig. Ja, ist jetzt, sollte nicht sein. Der Split ist jetzt vollzogen. Mal gucken, wie es da jetzt weitergeht, was da JC Mateo da jetzt künftig macht, der wird auch bei Solo bleibt oder wo auch immer, wann denn unsere beiden Guerrillas of Destinies wiederkommen, muss man mal alles abwarten, wie es da weitergeht. Ich finde Jacob immer noch klasse, mir gefällt leider dieser Face-Turn nicht so richtig. Ja, und am Ende konnte dann auch ein unglaublich blödes Finish. Ich glaube, Rollins krabbelte die Leiter hoch, das fand LA Knight, unser Local Hometown Hero, nicht so gut. Ist dann auch hinterher gekrabbelt. Rollins konnte sich aber ziemlich einfach entledigen, hat noch einen Stomp nachgesetzt. Rollins krabbelt wieder hoch, eher erfrischend langsam, und nimmt dann den Koffer. Ja, langweiliger Sieger, langweiliges Finish, aus meiner Sicht. Für mich auch nicht gutes Booking um Solo und Jacob und die Bloodline. Und alle anderen waren so da, haben ihr Ding gemacht. Also WWE, ich weiß nicht, Chris, wir haben es ja schon im Vorfeld gesagt, WWE meint es wirklich ernst mit Rollins, lassen ihn den Koffer gewinnen, jetzt wird er alles dominieren. Dieses "Ich dominiere die Liga" haben wir schon 50 Millionen Mal gehabt, auch von Rollins. Ja, ich nehme es zur Kenntnis als, das war leider zu befürchten. Ja, ich überlege gerade, wie ich mich fühle bei Naomi und bei Rollins. Ich glaube, gleiche Gefühle, Belanglosigkeit und sehr kreativlos, ja. Wo fange ich da an? Also grundsätzlich mal das Match, wenn ich meine Bewertung wieder hernehme, ich fange bei 3 an, arbeite mich hoch oder nach unten, ich bleibe bei 3. Wenig Spots, wie gesagt, nochmal, es ist ein schwieriges Match, Risikomatch, gefährliches Match, aber wir haben so viele Matches gesehen, was die alle machen, das war vorher krank und weiß nicht, dieses Jahr war für mich einfach nichts drin. Warum auch immer, das möchte ich nicht hinterfragen, aber ich bewerte das, was ich gesehen habe, sind für mich 3 Sterne. 33,5 Minuten für ein Leitermatch ist schon mal etwas, wo ich sage, hui, das ist, da nimmt man sich was vor, aber die Vergangenheit hat gezeigt, das ist möglich, dass das kurzweilig wird, vor allem mit 6 Superstars. So, Eingriffe in Leitermatches bin ich auch so, das ist immer schwierig, weil es sehr schwierig ist, es logisch zu erklären. Deswegen müssen die meistens auch sehr, sehr schnell sein. Hier, glaube ich, waren 10 Minuten nur Eingriffe und irgendwie waren die 10 Minuten und konnte sich niemand erholen. Andrade war irgendwie dann nie wieder zu sehen. El Grande Americano, das war halt für die dann ziemlich bitter, weil du warst in einem halben Stunde Match und 10 davon bist du eigentlich nur gelegen, weil Eingriffe stattgefunden haben. Ein Moment, wo es bei mir so aufgeblitzt ist, wo ich gedacht habe, oh, damn, eigentlich eine ganz coole Sache, wenn du das Stable von Rollins hernimmst und vielleicht kartenmäßig ein bisschen nach unten versetzt und das Stable von Solo hernimmst, da kommt halt unser Stichwort wieder, Stable Wars, damn, wäre das ein lässiges Six-Man-Tag geworden. Weil ich schon irgendwie es cool fand, als quasi Solo in Gefahr war und dann kamen eben Jacob und JC Mateo. Ich fand das irgendwie cool. Deswegen bin ich umso enttäuschter, dass man das jetzt aufgelöst hat. Das Problem bei der Sache, du kannst sowas machen Richtung SummerSlam auch. Haben wir auch irgendwie sogar angedeutet, aber man hat einfach zu wenig Zeit, um zu investieren, weil so oft die Bloodline sich schon getrennt hat und die Anspannungen zwischen den beiden waren auch immer da. Ich bin umso trauriger, weil ich glaube, dass Solo sich gerade findet. Auch diese Spielchen mit diesen Moves und den ganzen Zeichen der Wrestler, das hat das, finde ich, ganz cool gemacht. Und auch Jacob, ich glaube, sie finden sich gerade. Und dass man das jetzt auflöst, super schade, weil auch die Backstage-Segmente bei SmackDown, habe ich schon gesagt, die waren alle sauber. Keine Ahnung, ob ich einfach ein Fable habe für die. Ich persönlich glaube, da ist was. Es ist so wirklich dieses Bloodline-Gen, dass die irgendwie das Entertainment in sich haben. Der Spinning Solo auf die Leiter war auch ein krasser Move, wenn wir jetzt über Moves sprechen wollen bei diesem Match. Aber ja, Rest hast du schon erzählt, sehr uninspirierend. Ein Stomp gegen LA Knight, der Mann tut mir auch leid. In einer Zeit, wo wir die Seth Rollins Championship haben und Jack Swagger World Champion war, hätte man auch LA Knight sagen können, okay, ich als Triple H empfinde diesen Koffer als dämlich und ich fühle ihn nicht, aber ich kann dadurch vielleicht einfach mal einen Star quasi belohnen, der over ist, und LA Knight, glaube ich, hätte sich so ein World Title Regentschaft verdient, keine Ahnung. Wenn es Jey Uso schafft und darf, hätte ich bei LA Knight jetzt auch nichts dagegen gesagt. Sei es drum, man bestätigt uns einfach in dem Sinne, dass WWE sehr viel auf Rollins hält. Ich glaube, Triple H, das ist, wenn wir über Triple H Guys sprechen, ich glaube, ganz oben auf dieser Liste ist Seth Rollins, und ich denke, das wird auch nicht allzu lange dauern, bis er die World Championship hat. Ich glaube, dass er dieses Stable ordentlich pushen wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass Bronson Reed und Bron Breakker, aka die J&J Security, World Tag Team Champions werden, und vielleicht wird einer davon Intercontinental Champion, also quasi Evolution 2.0 mit weniger Aura, denn ich muss auch bei dir wieder beipflichten, Breakdown und Reed, es funkt nicht, es fehlt mir irgendwas. Ich kann auch nicht den Finger draufsetzen, weil grundsätzlich gewinnen sie ja eh, obwohl bei Raw haben sie eigentlich nicht gewonnen, deswegen ist mein Argument hinfällig, aber es ist nicht cool irgendwie. Es passt einfach nicht. Auch Heyman, auch wenn er eine gute Sache gemacht hat, ich habe es richtig angesprochen, als Valet, als Manager, aber das ist Heyman selbst. Das Stable funktioniert für mich nicht. Trotzdem schaue ich mir das einfach jetzt mal an. Gunther wird ja auf Jey Uso treffen um die World Heavyweight Championship. Ich denke schon, dass wir da mit einem Cash-In rechnen können, auch wenn es super auffällig ist und sehr kreativlos, aber das ist halt im Moment Stichwort State of WWE. Deswegen, ich kann gar nichts Neues dazu sagen. Für mich irgendwo dann sehr enttäuschende Leitermatches. Also ich bin sehr streng, keine Ahnung, 2 Sterne und 3. Aber ich habe mir einfach mehr erwartet. Das Teilnehmerfeld hat auch viel mehr versprochen. Ich bleibe dabei. Und jetzt für mich, so ganz ehrlich, man muss halt irgendwie Backstage drüber sprechen. Hat man noch Bock auf das Konzept oder sagt man sich, Triple H steht da nicht drauf und es ist zu gefährlich, dann bringt es halt gar nicht. Genauso wie Hell in a Cell. Ich glaube, Punk und Drew haben es sehr gut gemacht. Das hat dann gepasst zur Fehde. Man hat auch viel erlaubt, aber dann benutzt es sporadisch. Gib es vielleicht irgendwie alle 2 oder 3 Jahre oder hau das Konzept komplett raus. Ja? Man kann es auch nicht mehr zu WrestleMania zurückbringen. Wobei, 2-tägig, dann ein Tag für Damen, ein Tag für Herren. Vielleicht könnte man das machen, aber ein eigener Pay-Per-View, glaube ich, stört dann bei mir auch so die Bewertung des Pay-Per-Views und wie ich darauf mich einstelle, weil ich mag diese Matches. Das ist so eine Stipulation, die mag ich und die hat auch immer geliefert. Also in den meisten Fällen liefert sie auch, aber ich bin echt gespannt, falls die Leute Lust haben, es zu kommentieren, wie sie das empfunden haben. Es würde mich wirklich interessieren, ob ich hier einfach zu streng bin, aber ich fand beide Matches einfach sehr kreativlos, langweilig und einfach auch nicht Leitermatch würdig. Und deswegen bin ich hier mal im sehr schlechten Bewertungsmodus, was dieses Match und diese Stipulation angeht, und bin gespannt, wie man jetzt mit diesen Trägern vorangeht, denn beide Cash-Ins, egal wie man es inszeniert, so überrascht, wenn ich dann Naomi sehe, die da rausläuft Richtung Io Sky oder Tiffany Stratton, es tut mir leid, Leute, da fühle ich absolut 0,0%. Ja, das geht mir ähnlich. Also über Rollins haben wir ja nun, glaube ich, auch uns genug geäußert. Wir werden noch genug Gelegenheit bekommen, denn er ist jetzt tatsächlich, also was das Booking angeht, ist er der Star der Liga. Da steht er über Cody und da müssen wir uns jetzt mit arrangieren und das wird auch noch ein bisschen so gehen. Also werden wir genug Möglichkeiten haben, noch über Rollins zu sprechen. Und Naomi als Cash-In, also gute Nacht, ich habe es ja bereits gesagt. Ja, fünftes Match, Main-Event-Zeit. Ich will nicht unterschlagen, dass Nikki Bella zu Raw zurückkehren wird. Für alle die das interessiert. Cody Rhodes gegen Jey Uso, gegen John Cena und Logan Paul. Das Match ging 24 Minuten und es fing doch arg hölzern an. Cena hat viel geworkt und gemeinsam mit Logan Paul Jey Uso bearbeitet. Es war so klassisches Hot-Tech-Aufbauen und sah auch jetzt nicht wirklich spektakulär aus. Das Match wurde dann allerdings im Laufe der Zeit zunehmend besser, weil man, wie ich finde, hier sehr gut das Ganze ausgelegt hat und sehr gut erzählt hat und sehr gut von der Dramaturgie gemacht hat mit den notwendigen spektakulären Aktionen. Man hat auch so ein bisschen immer deutlicher gezeigt, dass Cena und Logan Paul doch zu große Egos jeweils haben, sind miteinander aneinander geraten, weil Cena irgendwie ausgeteckt wurde, weil Logan Paul sich einteckt und ihm auf den Rücken gehauen hat. Das fand Cena gar nicht so gut, hat dann Logan Paul auf den Rücken gehauen und sich damit wieder eingeteckt. Das gab dann so ein bisschen gekappelt zwischen den beiden und das konnte dann Jey Uso zum Hot Tag nutzen. Ja, großartiges Storytelling bis dahin. Aber dann wurde es, wie gesagt, fand ich richtig gut. Man hat dann wieder die AAs rausgehauen, relativ viele Finisher. Jey Uso, das fand ich auch interessant. Nach dem ersten AA gegen Cody sah es so aus, dass Cody wohl nicht hätte auskicken sollen, sondern Jey Uso das Cover unterbrechen musste. Auch ganz interessant, wo ich dachte, also unter 5 AAs fängt man doch gar nicht an, über einen Nearfall überhaupt nachzudenken. Aber hier hat man uns es so gezeigt, dass Cody beim ersten wohl nicht rausgekommen wäre. Also es hat auch vielleicht überhaupt gar nichts zu bedeuten, aber ist mir eben als deine Randnotiz aufgefallen. Und ja, also ab da floss es, finde ich, weil es eben so Schlag auf Schlag ging. Und du hast schon gesagt, spektakulärste Moves, für mich auch MVP des Matches, Logan Paul. Also ich hätte gar nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde. Aber der Junge hat hier, finde ich, in dieser Konstellation wirklich großartig funktioniert. Weil auch hier, also es gab zwei Moves, die ich großartig fand. Ich glaube, der erste war nicht der, den du als Move des Abends inszeniert hast, aber ich fand die als Move des Abends eingeordnet hast, aber ich fand die Inszenierung ganz cool, denn Logan Paul ist ja mit einer Drohne reingekommen und das hat er bei Main ja auch ja schon gemacht und dann fliegt die Drohne durch die Gegend und er hat sie dann wieder bei sich auf der Hand landen lassen, so. Und das hat er während des Matches auch gemacht, nachdem er alles unter Kontrolle hatte, hat er sich in der Ringe auf das oberste Seil gestellt, wollte dann, ich weiß nicht, was er machen wollte, sein Frog Splash oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er erstmal die Drohne wieder kommen lassen und auf seiner Hand landen lassen. So, und dann, ich glaube, es war Cody, der da kam und ihn sich geschnappt hat und so ein Superplex gezeigt hat. Und ich fand das so groß, es war so vollkommen realitätsfremd. Aber Logan Paul hat das so geil gemacht. Er hat während dieses Superplexes hat er den Arm, wo die Drohne war, ausgestreckt gelassen, damit dieser Move auch richtig schön eingefangen wird. Und das sah dann natürlich auch nicht so spektakulär aus, wie es in Wirklichkeit aussieht. Aber das erstmal so hinzubekommen, dass die Drohne das einigermaßen auch noch aufnimmt und dann auch noch den Big Splash von Jey Uso entsprechend durch die durch den Aufprall auch noch zeigt. Also das war einfach klasse. Das wirkt jetzt fast schon so ein bisschen, ja, man versucht hier auf Krampf den Effekt zu bringen. Und ist ja, wer hält denn bei so einem Move seinen Arm ausgestreckt? Aber das musste erstmal dann so bringen. Und das fand ich richtig gut. Move des Matches war für mich dann aber, glaube ich, tatsächlich auch ein anderer. Aber er war wieder von Logan Paul. Nämlich, was war das? So eine Art Moonsault, eingesprungener Moonsault auf den zweiten Seil, vom Apron auf den zweiten Seil raufgesprungen, außerhalb des Rings. Und dann ein Moonsault auf das Kommentatorenpult, auf dem, ich weiß gar nicht, wer lag denn da, Cena oder Jay lag da, genau. Ja, Jay lag da. Ja. Genau. Und dann ist das Kommentatorenpult zusammengekracht. Das ist vorher nicht zusammengekracht, nachdem Jay den Spear angesetzt hat gegen Cena. Fand ich auch cool. Also sie sind echt schwer kaputt zu kriegen, diese neuen Kommentatorenpulte. Aber beim Move von Logan Paul, da ging er dann zu Bruch. Und das war wirklich einfach spektakulär. Das war richtig gut. Sah auch blitzsauber aus. Also das kann der Junge einfach. Und ja, dann war es dann am Ende soweit, dass eigentlich Cena wieder heelig wurde und nach dieser Aktion von Logan Paul dann den Gürtel genommen hat und ihn Cody übergezogen hat. Logan Paul war nach dem Move außer Gefecht und Jey Uso sowieso und Cena hat dann wieder heelmäßig versucht abzustauben. Hat den Move auch durchgebracht, also der Gürtel wurde eingesetzt gegen Cody, Cody war fertig. Und dann wollte Cena, Entschuldigung, eigentlich gerade zum Cover ansetzen, aber dann kam eine maskierte Person und der Pulli ist so ein bisschen hochgerutscht, deswegen konnte ich schon die Hautfarbe erkennen und dann dachte ich, oppala, da bleibt ja jetzt nicht viel übrig, wer da kommen kann. Also, aber R-Truth ist ja eigentlich entlassen worden, aber ja, New Day werden es ja wohl nicht sein. Ja, bleibt ja eigentlich nur R-Truth. Komisch. Und es war auch R-Truth, der Cena attackiert hat und Cena mit dem Gürtel dann auch noch einen mitgegeben hatte. Und da war Cena platt. Cody wurde danach einigermaßen wieder fit, konnte den Crossroads durchbringen und das Cover auch. Haben die Faces doch tatsächlich gewonnen gegen John Cena und Logan Paul. Und das durch die Hilfe von R-Truth. Im Vorfeld hat man noch gelesen, ja, WWE verbittet sich jegliche Tributversuche der Worker gegenüber R-Truth. Ich glaube, ich weiß, Dominik war es Dominik? Ich glaube, der hat so ein Tribute-Shirt für Kalito noch rausgehauen bei Raw, bin ich ganz sicher, aber vor kurzer Zeit. Und WWE hat deutlich gemacht, nein, nein, für R-Truth bitte nicht. So. Und das war vielleicht oder ganz bestimmt sogar, weiß man aber nicht, aber es spricht viel dafür, dass es wohl für diesen Spot gedacht war, um diese Wir haben R-Truth entlassen Geschichte auch legit zu machen. Und nach der Pressekonferenz war es auch ganz interessant. Cody hat was dazu gesagt über R-Truth, nämlich, ja, liebe Fans, wir machen ja alles, was ihr wollt. Heuchel, ich kriege immer das Brechen bei solchen Konferenzen. Und auch Hunter hat sich wohl in die Richtung geäußert, dass man bei WWE ja immer auf das hört, was die Fans wollen. Ich glaube tatsächlich sogar, dass die Fans hier auf WWE, dass die WWE hier auf die Fans reagiert hat. Kann ich mir vorstellen, dass das da so ein bisschen Heat gegeben hat in Bezug auf die Entlassung von R-Truth im Internet. Was heißt, ich kann es mir vorstellen, es gab ja einen gewissen Heat. Und dass WWE da jetzt umkehrt, ist taktisch klug, denn ich glaube kaum, dass es jetzt so schlimm ist, dass man R-Truth ein bisschen mehr Geld jetzt gibt, ihn in den Shows hält, wenn die Fans das eben wollen. Merchandise wirst du mit ihm jetzt auch wieder gut verkaufen. Man hat ja vorher auch von R-Truth alles Merchandise rausgenommen aus dem Sortiment, was ich gehört habe. Jetzt gibt's neue Ron Killing Shirts, also vielleicht gibt's für R-Truth sogar so einen Gimmickwechsel auf seine alten Tage. Muss man alles mal abwarten. Aber es war doch mal ein schöner Feel-Good-Moment für die Fans. Und das erklärt dann auch, warum man das Match wohl doch als Main Event gebracht hat, weil danach noch Rollins als Champ, ja, guten Appetit, hätte wohl keiner Bock gehabt. Und so freuen sich die Fans, dass R-Truth wieder da ist. Cody und WWE kann sagen, ja, ihr seid unsere Gebieter, wir hören nur auf euch und es wird genug geben, die blöd genug sind, das zu glauben. Und dann weiterhin $10,000 für irgendeine Karte im Mittelbereich ausgeben zu dürfen. Und dann alles gut zu finden, was man ihnen so vorsetzt. Muss man mal abwarten. Ja, auf jeden Fall hat WWE hier einen, wie ich finde, sehr klugen Move gemacht. Und Chris, das war's. Also ich sag's, wrestlerisch, von der Erzählung her, eines der besten Cena-Matches. Es lag nicht an ihm, es lag an allem drumherum. Man hat ihn aber auch gut eingesetzt und deswegen lag es dann doch wieder an ihm. MVP Logan Paul Und Achu ist zurück. Achus. Ja, also dieser Main Event ist so auch wieder ein typisches, klassisches Tag Team Match. Ich denke auch, dass die Bloodline Tag Team Matches jetzt nicht anders gewirkt wurden, nur dass halt die Protagonisten mich mehr interessiert haben, beziehungsweise ich war mehr investiert. Deswegen war ich hier ein bisschen gelangweilter, bevor man quasi dann diesen Hot Tag aufbaut. Das ist aber mein Problem. Das wird auch nicht an der Matchqualität bei mir irgendwelche Auswirkungen haben. Da bin ich fair. Ich habe auch mit mir selbst ausgemacht, schau, gib den Ganzen eine Chance. Das wäre unnötig, da einfach schon vorher hineinzugehen und sagen, ja, ich habe keinen Bock auf Jay und keinen Bock auf Cody und auf Logan Paul auch nicht. Was mir dann auch geholfen hat, das Match zu appreciaten, ja. Ich bin ja irgendwo auch schon noch Cena-Fan, irgendwie, es ist noch immer sehr frisch und neu, ihn als Heel zu sehen, auch wenn ich sage noch immer, dass das eigentlich auch zu 50% verschwendet wird oder sogar mehr, aber er macht es irgendwie immer noch cool, also was ich auch bei ihm sagen muss und dann werde ich auch schon wieder weitermachen, das ist ein Mann, der ist tatsächlich geboren worden, Titel zu halten, also weiß nicht, bei ihm sieht der Titel irgendwie anders aus, es sieht einfach richtig aus, das ist so komisch, das ist so meine persönliche Einstellung, also er ist wirklich geboren worden für dieses Business, das ist irre. Das Match deswegen ein toller Aufbau, so klassischer Aufbau. Und interessanterweise, so oft Tag Team Matches gesehen, so gut funktionieren diese Hot Tags einfach. Also es ist auch nicht so dieses dämliche, okay, die Wrestler, der Wrestler, der draußen ist, stompt auf die Ringecke beziehungsweise auf die Stahltreppe und dann gehen die Fans ab. Es macht auch mit dir am Fernseher was, weil einfach viel Action drin ist. Das ist so der Vorteil. Und das hat man hier gut genutzt und deswegen war für mich irgendwie auch niemand so ein Störfaktor. Es war ein guter Fluss drin. Das Match war auch überraschend flott und viele Finisher und die Spots, ich du hast schon gesagt, dieser Drohnenshot, ich fand das auch einfach süß, keine Ahnung. Also das ist auch Ansichtssache, es ist total unlogisch, vor allem, dass er sie so behutsam auch festhält, dennoch natürlich irre, wie er das gemacht hat und natürlich der Move außerhalb des Rings. Übrigens auch, habe ich gedacht, als das Spear von Jay gegen Cena kam, war ich so, oh Mann, da hat der Tisch jetzt nicht funktioniert, aber heavy, die haben darauf vertraut, dass der einfach aufrecht bleibt, weil der Spot mit Logan, der war ja definitiv geplant und der ist wirklich schön implodiert. Toller Move. Also so gehen die Aktien schnell wieder hoch bei Logan Paul, muss ich sagen. Also das Match hat ihn gut getan. Und jetzt komme ich schon zum Aftermath und ich persönlich, ich weiß, ich nerv die Leute über unseren State of the WWE Podcast, aber R-Truth ist so ein bisschen die Personifizierung von State of WWE. Weil ich persönlich merke, dass ich da ein bisschen realitätsfremd bin mittlerweile. Also, ich habe nichts gegen R-Truth, aber der Aufschrei für einen 53-Jährigen mit einem Comedy-Gimmick, der einfach hin und wieder alle paar Monate mal sagt, Cena ist mein Held, haha, ich bin 53, Cena ist 3 Jahre jünger, das kann ja gar nicht sein. Und ein Mann, der hin und wieder beim Judgment Day Leute zum Breaken quasi gebracht hat, dass man lacht, ohne es zu dürfen. Der Aufschrei für Kalito, der Ähnliches gemacht hat, ist jetzt nicht zu finden. Also ich finde das unglaublich interessant und spannend. Ich habe nichts dagegen. Es freut mich für ihn nur, was hin und wieder Fans halt zum Ausrasten bringt. Also dass man plötzlich Dominic Mysterio bei WrestleMania anfeuert und den größten Pop von beiden Tagen generiert und dass man bei der, ich sag's mal so, auch nicht Entlassung, sondern man hat sich auf keinen neuen Vertrag geeinigt, dass man so lautstark, übrigens mehr über Social Media als bei den Shows, möchte ich auch nochmal dazu sagen, so lautstark propagiert hat, dass er zurückkommt. Das ist für mich unglaublich spannend und ich kann es nicht erklären. Also ich weiß nicht, was hier darauf das ausgelöst hat. Klar, seine Kollegen und Kolleginnen, wahrscheinlich ist er einfach Backstage ein netter Dude. Das ist auch im Arbeitsbereich, wenn du da jemanden gern hast und der oder die verabschiedet sich. Ist natürlich bitter, tut weh und man wird den oder die Person vermissen. Aber meine Güte, sind da viele Leute rein und raus gegangen und dass bei R-Truth so ein Aufschrei kam, ist so auch wieder eine Erklärung, die ich nie bekommen werde. Aber wie gesagt, schön und gut, denn es war der größte Pop des Abends, was absurd ist. Die Leute sind komplett ausgerastet. Deswegen alles schön und gut, das Gesamtpaket passt. Ich bin eigentlich sehr happy, weil ich super überrascht war von einem sehr ordentlichen Main Event. Sternebewertung, weiß ich nicht. Ich bin jetzt nicht bei 4, auch wenn das ganz ordentlich war. 3/3 wahrscheinlich. Aber das, was jetzt danach kommt, ist halt auch wieder so, ich habe ungutes Gefühl. Also ich brauche jetzt nicht irgendwie ein Match zwischen Ron Killings und John Cena bei Night of Champions. aber man wird dann wahrscheinlich irgendwas machen müssen. Nicht umsonst hat man da was aufgebaut. Und natürlich das obligatorische Rückmatch John Cena gegen Cody Rhodes, wahrscheinlich beim SummerSlam, wo Cody sich die Titel zurückholt und wir langsam aber sicher ins Ende der Karriere von Cena gehen. Hier ist es so, wo ich sagen muss, das ist wahrscheinlich für WWE alles logisch und konsequent, wenn du diese beiden Matches bringst, aber es ist für mich einfach so unglaublich langweilig und kreativlos, wo ich mir wünschen würde, man ist dann so wenig gebunden im Wrestling-Business. Weißt du, du hast da so viele schöne Freiheiten. Klar, schau auf deine Merchandise-Verkäufer. Wer sind die Stärksten? Auch wenn du da eigentlich auch drauf scheißt, weil Karrion Kross hat großartige Merchandise-Zahlen offenbar und bekommt 20 Sekunden bei Raw. Sei es drum. Aber man Cena geht und man nutzt doch irgendwie so seinen Abschied für irgendjemanden Frisches, Neues. Auch wenn ich für CM Punk gegen Cena propagiert habe, nutz irgendwie statt R-Truth irgendwie so jemanden, der so einen Cena-Sieg benötigt. So random Ron Breaker, so der kommt raus und sagt, hey, ich bin zwar im Stable, aber greatest of all time sicher nicht. Cena, ich will ein Match gegen dich. Und dann lass Cena das Match gewinnen. Irgendwie nutz Cena doch noch besser aus, als dass du hier R-Truth irgendwie ein Match gibst. Weißt du, da bin ich so realitätsfremd, glaube ich. Und da ist dann der State of the WWE-Podcast super spannend, wenn wir dann darüber sprechen werden, ob ich da oder wir, keine Ahnung, ich möchte nicht für dich sprechen, ob ich da einfach raus bin. Und die ganze Bewertung des Pay-Per-Views, vielleicht werden mir alle Leute in den Kommentaren noch sagen, wovon sprichst du? Saugeiler Pay-Per-View. Leitermatches waren toll, haben alle geliefert, Main-Event war gut, Riesen-Pop. In der Mitte ein tolles, klassisches, technisches Match der Damen. 10 out of 10, weil kein schlechtes Match. Und aber, I don't know, ich bin da so schwierig im Moment, weil ich alles, was um R-Truth auch passiert ist, einfach überhaupt nicht greifen kann. Und deswegen ist die Diskussion umso interessanter. Also muss man sagen, am Ende irgendwie alles kreativlos, aber trotzdem mit riesen Impact. Und abschließend noch, also dieses Lächeln von Triple H auf die Frage hin, ob das geplant war und ob das alles Work ist und er so just enjoy the show. So, das fühle ich nicht, Triple H, ganz ehrlich. Hör auf uns zu verarschen, ja. Lass mal den Mist. Immer diese Ausreden bei Pressekonferenzen. Are you not entertained now? Are we on the road to WrestleMania? Cena is heel getan. Ha, was sagt sie? Naja, bruv. Das Aftermath war aber sowas von beschissen. Also, damit würde ich irgendwie aufhören, auch wenn offenbar es null Konsequenzen gibt für WWE. Es werden reicher, die Plätze werden teurer. Und die KO eskaliert komplett mit der Werbung. Und ich denke, früher oder später sehen wir auch Werbung auf der WWE Championship. Aber das ist so meine Meinung zu dem Ganzen. Ja, da hast du ein, zwei Sachen angesprochen, die ich kurz nochmal aufgreifen möchte, ohne es zu vertiefen, weil das machen wir an späterer Stelle. Ich zitiere nochmal Cody Rhodes, was er bei der Pressekonferenz da, also jetzt ins Deutsche übersetzt, gesagt hat. Die Wahrheit ist, ihr wolltet Truth. Es ist immer unsere Aufgabe, Cody sagt unsere Aufgabe, von allen hier oben, von allen da drüben, von Triple H, von Nick Khan und so weiter, euch das zu geben, was ihr wollt. Jetzt kommt's. Also danke, dass ihr es uns gezeigt habt. Leute, das ist nicht mehr zu ertragen. Das sag ich, also ich find's wirklich schwierig. Ich find's wirklich, wirklich schwierig, das so zu kommunizieren. Weil diese Backstage-Press-Conferences, da ist ja auch nichts wirklich real. Das ist ja auch gecastet und über große Teile zumindest gecastet. Und Chris sagte ja auch völlig zu Recht, ja, also dieser Heat, diese Reaktion, der Aufschrei war ja mehr in den sozialen Medien und in der Halle, so geht so, in Anführungszeichen. Und Hunter hat gesagt, naja, wir achten jetzt nicht so sehr auf das Internet, wir achten schon eher auf das große Ganze und auf die Fans in der Halle und so. Und damit wurde jetzt hier diesem Jahr ein Stück weit widersprochen, wenn der Aufschrei in erster Linie im Netz stattgefunden hat. ich will jetzt auch nicht andeuten oder sagen, dass WWE das vielleicht sogar inszeniert hat, um so ein bisschen sich jetzt als die menschennahe, fanorientierte Promotion der Herzen darzustellen. Ja, wir lieben euch und wir lieben R-Truth und deswegen kommt er zurück und ihr müsst uns nur sagen, was ihr wollt, wir werden es dann machen. Klammer auf, ihr findet es auch bestimmt geil, das nächste Mal wieder $1,000 mehr zu bezahlen für eine Karte. Machen wir, kein Problem. Das ist, also, weiß ich nicht, diese, ich will es nicht Heuchelei sagen und nun habe ich es doch gesagt und sage, ich will es aber nicht sagen, also habe ich es auch nicht gesagt oder meine es nicht so gesagt zu haben. So, also ich wiesel mich jetzt hier raus wie das Wiesel aus der Wieselfalle. Aber das ist alles irgendwie schwierig bis eklig. Und aus der Sicht mancher, so, es könnte aus der Sicht mancher schwierig bis eklig sein. Ich spreche wieder im Konjunktiv. Und das ist so State of WWE. Wo sind wir hier eigentlich gerade? Und wo geht's dahin? Und wie gesagt, es geht hier auch nicht um R-Truth. Also bin ich mir ganz sicher. Es geht hier nicht um R-Truth. Es geht um, ja, in wirtschaftsökologischen Kreisen würde man sagen, es geht hier um Greenwashing, so nach dem Motto. Also WWE nimmt R-Truth, um sich entsprechend natürlich jetzt positiv darzustellen. Da muss man auch nicht mit Tränen erstickter Stimme rumheulen, aber man kann es, glaube ich, zumindest mal ansprechen. Und ich glaube, R-Truth wird es auch wissen. Er wird wissen, dass es niemals zu seinen Gunsten jetzt offenbar ausgehenden Vertragsverlängerung gekommen wäre. Also die scheint es ja nun wohl zu geben, finanziell deutlich besser als vorher. Wenn die Fans A nicht rumgeheult hätten und B vor allen Dingen, wenn WWE nicht gerade mal einen Grund sucht, sich gerade mal wieder als Medien Herzensstar der Fans zu inszenieren. Und so ist es aber, glaube ich. Und das ist alles ein bisschen schwierig. Man kennt es auch klar, bei AEW wird auch nicht immer alles besser sein, das ist vollkommen klar. Aber eins ist da sicherlich deutlich besser, nämlich die Ticketpreise. Und das Wrestling übrigens auch. Das kann man, glaube ich, auch sagen. Es ist ein bisschen anders, es ist ein bisschen weniger spektakulär inszeniert als WWE. Aber rein wrestlerisch von der Qualität her, wenn man mal die Sternebewertung im Durchschnitt vergleicht, kann ja mal jemand machen, bin ich mir ganz, ganz sicher, dass AEW im Schnitt stärker bis doch spürbar stärker wrestlerisch da rausgeht. Und wenn du ein stärkeres Wrestling-Produkt bekommst bei günstigeren Preisen, dann ist das ein Faktor, den man gerne mal an dieser Stelle, ich weiß, es ist ein WWE-Podcast, aber den man an dieser Stelle auch mal erwähnen kann, haben wir jetzt gemacht. Ja. Chris, damit haben wir Money in the Bank, glaube ich, abgehakt. Ne? Wir sind durch mit der Show und hören uns dann, glaube ich, am Donnerstag, wenn alles glatt geht, schon wieder zum Wochenrückblick. Das wird noch nicht der State of WWE Podcast sein. Wir lassen noch mal jetzt eine Woche wieder extra ins Land ziehen, um dann auch den Staub sich um die R-Truth-Rückkehr ein bisschen legen zu lassen und dann zu schauen, was ist das alles wirklich wert und wie fügt sich das ein. Chris hat, finde ich, auch einen sehr schönen Aspekt gesagt. Bei R-Truth drehen die Leute durch, bei Kalito nicht. Gut, hat auch natürlich ein bisschen was mit wen mag man mehr und so weiter zu tun. Und es geht hier, glaube ich, das finde ich auch interessant, wie du sagtest, Chris, es geht ja nicht um das Prinzip. Es geht ja nicht darum, dass WWE Leute entlässt und die Fans deswegen erbost sind. Also, ich bin menschlich enttäuscht. Es geht ja nur darum, dass die Leute einen bestimmten Worker eben einfach lieber noch da gesehen hätten. Das ist alles. Also es geht ja nicht darum, dass man das Prozedere als solches angreift, sondern nur die Personalie R-Truth. So. Und deswegen geht's auch nur um R-Truth für die Fans und um nichts anderes. Und bei WWE, glaube ich, geht's nicht um R-Truth, sondern nur um die Inszenierung und nichts anderes. Ich kann damit falsch liegen, aber so sieht es aus der Distanz für mich aus. Und über all das wollen wir in anderthalb Wochen ausführlicher sprechen. Kommenden Donnerstag erstmal nur Standard-WWE-Produkt und dann etwas digging deeper in anderthalb Wochen. Chris, ich glaube, damit ist es schon Zeit für die Schlussworte, wa? Ja, definitiv. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Podcast, den State of WWE Podcast. Ich denke, das wird super spannend, einfach weil wir, glaube ich, uns, oder ich war mir nicht bewusst, was TKO wirklich mit der Marke WWE vorhatte und jetzt wirklich ihre durchsetzt. Ja, und ich möchte auch gar nicht weiter darauf eingehen, sonst machen wir ja schon die Büchse auf. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Das wird eine coole Sache. Auf jeden Fall fand ich es auch heute sehr interessant, super spannend, weil ich glaube, wir haben aus diesem Pay-Per-View, der für mich persönlich eigentlich nicht so viel hergegeben hat, haben wir wirklich viel rausgeholt. Also das ist irgendwie interessant, was man da auch mitnehmen kann. Und ja, die Pay-Per-Views kommen ja auch bald wieder. Night of Champions. Ich weiß nicht, das ist in Saudi-Arabien? Weiß ich jetzt gar nicht. Aber das ist auf jeden Fall der nächste. Und ich hoffe, euch hat der Podcast Spaß gemacht, beziehungsweise Money in the Bank. Wir werden schauen, dass wir R-Truth als Thumbnail nehmen, um alle zu spoilern. Ganz klar. Und deswegen kann ich eigentlich nur noch sagen, frohes Pfingsten, sagt man sowas? Weiß ich nicht, ob man sowas sagt. Habt ein schönes Restwochenende, schönen Feiertag und dann hören wir uns relativ bald auch schon wieder. Du hast recht, Saudi-Arabien, Night of Champions. Saudi-Arabien, okay. In Riyadh sind wir. Gut, positiv, es ist von der Zeit nicht so schlimm. Negativ, es ist, wie es ist. So, ich weiß nicht, wie ich es anders, wie ich es anders sagen soll. Greenwashing, ach Gott, Sportswashing ist, glaube ich, das Schlagwort in diesem Zusammenhang. Wie heißt das denn? Müsste ich mal gucken. Sport. Ich google mal kurz, wir haben ja so ein bisschen Zeit. Sportswashing. Gibt es das Wort? Sportswashing ist eine Strategie, die also sagt jetzt hier KI, sagt mir das, Google KI. Sportswashing ist eine Strategie, die eingesetzt wird, um das Image eines Landes, einer Organisation oder einer Person, bei Saudi-Arabien könnte alles gleichzeitig zusammentreffen, durch die Nutzung des Sports zu verbessern. Es geht darum, durch die Ausrichtung großer Sportveranstaltungen die Mitgliedschaft in internationalen Sportverbänden oder Sponsoring von Sportlern und Vereinen ein positives Bild zu vermitteln, um von negativen Aspekten abzulenken, sagt uns Herr Frau dazwischen und außerhalb KI. Interessant. Ja, ob das dann Sportswashing ist oder nicht in Saudi-Arabien, vermag ich nicht einzuschätzen. Vielleicht habt ihr da eine konkrete Meinung zu. Wir sind auf jeden Fall mit der WWE-Show für heute durch und machen nächste Woche weiter. Chris hat seine Schlussworte schon gesagt. Ich knall meine jetzt auch raus. Wünsche euch schöne Pfingsten. Am Montag ist ja frei. Ist doch eine gute Sache. Hoffentlich wird das Wetter besser. Bei uns ist der letzte Dreck. Grau und Regen. Man will es nicht glauben. Chris, kurzes Wort. Wie ist denn bei euch? Leider sehr, sehr kalt und regnerisch. Also sehr enttäuscht bin ich von München, aber es soll ja besser werden. Ich dachte, dass es bei euch gut ist. Also wenn es bei uns schlecht ist, ist es bei euch immer gut. Und wenn es bei uns gut ist, ist es bei euch sowieso gut. Also bei euch ist alles. Aber heute geht es uns beiden dann schlecht. Das ist doch gut, geteiltes Leid ist halbes Leid. Wir müssen mal hier vielleicht so Regenwashing machen oder Sunwashing, damit das alles ein bisschen besser wird. Dass das gute Wetter eingesetzt wird, um das schlechte Wetter zu überspielen. Ich bin für ein Sunwashing in Schleswig-Holstein. Aber es wird wohl eher schwierig. Nun denn, meine Damen und Herren, ach ja, in Hamburg bin ich natürlich auch dafür. Nun denn, meine Damen und Herren, ach, für die Rest der Republik bin ich auch dafür. So habe ich es aber den ganzen Deutschland. Ich bin auch für Österreich, ich bin also quasi für die ganze Welt, die es haben wollen, auf jeden Fall. Ich muss eine Einschränkung machen. Also, so, jetzt habe ich aber. Kroatien auch. Bitte? Kroatien, da ist doch immer Sunwashing, oder nicht? Auch. Da ist doch immer Sunwashing in Kroatien, dachte ich. Ja, stimmt auch wieder. Da ist ja eigentlich, also da ist ja 30 Grad, ist ja schon kalt bei, hab ich mir sagen lassen. Ja, also da so viel Sunwashing, wie ihr wollt. Und wenn ihr Regenwashing wollt, dann auch das. So, ihr seht schon, das WWE-Programm hat mich völlig gebrainwashed. Jetzt habe ich aber alles rausgehauen. Also ich bin völlig am Ende. Braindead ist das Stichwort. Wir wünschen euch schöne Pfingsten, bleibt fröhlich und gesund. Ich halte jetzt meinen Mund, macht es gut. Bis denn. Tschüss. Ciao.